Halleluja, seine Herrlichkeit ist hier heute Abend. Es ist hier, weil das Wort Gottes sagt, Jesus selber spricht und sagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und er spricht von denen, die glauben. Er spricht von denen, die ihn zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Und er sagt, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich ihnen gegeben. Und die Herrlichkeit Gottes ist die Substanz des Himmels. Das heißt, in der Herrlichkeit Gottes kann sich keine Krankheit mehr halten. In der Herrlichkeit Gottes kann sich kein Dämon, keine Bindung, nichts Negatives mehr halten. Weil in der Herrlichkeit Gottes ist die Substanz des Himmels. In der Herrlichkeit Gottes ist die Wirksamkeit des Himmels. Und ich sage euch, wenn wir heute Abend uns alle eins machen, vereinigen in dieser Herrlichkeit, in diesem Lebensraum der Herrlichkeit. Komm, streck mal deine Hände aus. Dann ist nichts unmöglich hier in diesem Raum. Dann ist kein Wunder unmöglich. Dann ist das, was die Ärzte gesagt haben, was unmöglich ist, plötzlich eine Leichtigkeit. Dann sind Wunder normal. Dann wird das Übernatürliche natürlich. Dann ist dies hier der Himmel auf Erden. Das heißt in 2. Chronik 5 schon, das heißt, es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren. Das heißt, als sie sich vereinigt haben, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Oh, Halleluja! Danke, Jesus, dass der Himmel offen ist hier heute Abend, Herr. Jesus, wir proklamieren hier über diesen Raum, du bist der Herr. Dein Wort sagt, dass weil du dich selber erniedrigt hast, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, Herr, und Mensch geworden bist, und weil du die Schuld und die Sünde dieser Menschheit, ihre Trennung von Gott, ihr Misstrauen Gott gegenüber auf dich geladen hast, den Lohn der Sünde, die Strafe für die Sünde auf dich genommen hast, gestorben bist am Kreuz von Golgatha, dich erniedrigt hast bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott dich hoch erhöht. Deshalb hat Gott dir den Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Und deshalb muss in deinem Namen jedes Knie sich beugen. Jede Zunge muss bekennen. Auf der Erde, unter der Erde, über der Erde. Dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass heute Abend hier sich jeder Quälgeist der Menschen gequält hat, jeder Geist der Finsternis, der menschliche Seelen gefangen gehalten hat, der Ängste bewirkt hat, der Albträume bewirkt hat, der Depressionen bewirkt hat, der psychische Probleme bewirkt hat, Herr, der Zwänge bewirkt hat, der Süchte bewirkt hat, der Bindungen bewirkt hat, jeder dämonische Geist, der Krankheit bewirkt hat, er muss sich beugen heute Abend unter den Namen von Jesus, weil Jesus Christus ist der Herr. Kein anderer Gott, kein anderer Name, unter dem sich jedes Knie beugen muss. Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass du durch deinen Geist hier bist. Und wir danken dir, Herr, dass du auch mit deiner gesamten Entourage hier bist, Herr, nämlich den Engeln aus dem Himmel, Herr, den himmlischen Boten, Herr, den himmlischen Herrlichkeitsträgern, Herr, den Trägern deiner Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass dieser Raum heute Abend gefüllt ist mit deinen heiligen Engeln, Herr, mit Heilungsengeln, Herr, mit Wunderengeln, Herr, mit kreativen Engeln, Herr. Oh, die Wunder hier auf der Erde freisetzen, Herr. Herr, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Oh, ich sehe hier in diesem Bereich ist etwas muss neu kreiert werden in deinem Körper, und zwar hier auf der Seite ist jemand, und zwar hat es irgendwie zu tun mit deinem Bein, irgendwie ist es eine Sehne oder ist es ein Band oder eine Nervenverbindung, etwas muss neu kreiert werden, weil ich sehe, da ist ein Engel einfach in diesem Bereich. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus, bei dir, okay, bei dir auch, okay, sogar zwei, Halleluja, streck deine Hand aus, weil ich sehe, da ist ein Engel, der kreative Dinge bewirkt, da ist ein Engel, der kreative Wunder tut. Danke Jesus, Herr. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt neu kreierst, Herr. Herr, mit der Hilfe deiner dienstbaren Geister, Herr. Herr, danke, Herr, dass du gerade jetzt das, was kein Mensch kreieren kann, neu, Herr. Herr, du hast es als himmlisches Ersatzteil im Himmel, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass es jetzt aus dem Himmel hier auf die Erde kommt, Herr. Oh, in Jesu Namen, empfang es. Beginn etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Da ist das kreative, ja, genau. Danke Jesus. Da ist das kreative Wunder Gottes. Halleluja. Check es, ja. Halleluja. Wenn du merkst, dass sich etwas bei dir getan hat, ja, genau. Oh, danke Jesus. Dann wink einfach mit der Hand. Ja, Halleluja. Was ist passiert? Ha? Komm her, weil ich weiß, da ist ein Engel am Wirken gewesen. Da ist was Kreatives passiert in deinem Körper. Halleluja. Lass hören, was ist passiert. Danke, Jesus, deine Gegenwart ist hier. Ja, ich hatte Schmerzen, weil ich hierher gekommen bin. Ja, und, im Bein. Jetzt hier in der, mhm. Okay. Der Sehne. Ja, ja, die Sehne war das. Ja. Genau. Was war die Ursache? Das weißt du nicht, okay. Nein, okay. Ich habe nie gefragt. Okay, aber das hast du schon lange gehabt. Der Herr. Ja. Wird es schon machen. Okay, und ich okay. Jetzt und keine jetzt? Schmerzen. Keine Schmerzen mehr. Nein. Halleluja. Cool. Danke, Amen. Jesus. Halleluja. Pass auf. Wir sind im Raum der Herrlichkeit. Streckt euch alle aus. Das sind so viele Wunder, die bereit sind, freigesetzt zu werden. Hier auf der Erde, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist der Wunderwirker, Herr. Herr, du bist der kreative Wunder tut. Herr, du bist der Heilungswunder tut, Herr. Durch deine Wunden ist uns bereits Heilung legal geworden, Herr. Wir haben diese legale Grundlage, auf die wir uns stellen können. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns zusammen. Lass uns wirklich alle eins machen in diesem Lied. In your glory I will stand. I will stand and lift my hands. Weil ich glaube, dass gerade jetzt, weißt du, das ist das erste Wunder, das passiert ist. Aber ich glaube, dass jetzt eine Explosion von Wundern geschehen wird, weil die Engel sind bereit. Wenn du dich damit verbindest, wenn du einfach deine Hände ausstreckst und einfach sagst, jawohl, in deiner Herrlichkeit empfange ich. In deiner Herrlichkeit empfange ich die Wunder. Halleluja. Halleluja. Oh, überall im Raum sind sie bereit. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, let's sing. In your glory I will stand. I will stand and lift my hands. In your glory I receive every miracle you have for me. In your glory I will stand. I will stand. I will stand and lift my hands. In your glory I receive every miracle you have for me. Hallelujah. Hallelujah. Oh ja, sing es. Hallelujah. Es gelobt sei der Herr. Sing einfach weiter. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass hier in diesem Bereich, dass mehrere Menschen gerade auch hier in diesem vorderen Bereich gerade jetzt stehen. Und das sind Punkte oder Flecken oder Schleier vor deinen Augen oder vor einem deiner Augen. Und wenn dich das betrifft, dann leg einfach gerade deine Hand einfach auf diese Stelle oder auf diese Augen oder auf dieses Auge, auf entweder auf eins oder auf beide Augen, weil da ist gerade jetzt deine heilende Kraft. Aber wenn dich das betrifft, leg einfach deine Hand auf diese Augen. Halleluja. Wenn du sonst im Raum bist, kannst du es gern mitmachen. Ich habe es speziell hier gesehen, aber Gott kann auch genauso an einer anderen Stelle im Raum heilen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sing einfach weiter, sing einfach weiter. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine Wunderkraft für Augen sich gerade jetzt freisetzt, Herr. Herr, speziell hier, aber auch überall im ganzen Raum, Herr. Ich danke dir, Jesus, Herr, für deine Heilungsengel für Augen, Herr. Danke, Herr, dass Sehfähigkeit sich normalisiert, Herr. Danke, Herr, dass Schleier verschwinden, Herr. Punkte, Blitze vor den Augen, Herr. Eingeschränktes Sehfeld, Herr. Danke, Herr, dass Augen, die geschielt haben, sich gerade stellen jetzt in dem Namen von Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr, für den Raum der Wunder. Oh, ich danke dir, Herr, für den Raum der Wunder. Oh ja, empfang es. Empfang es. Leg einfach deine Hand auf die Augen. Und wenn ich bis drei gezählt habe, nimm einfach die Hand weg und schau einfach in den Scheinwerfer. Und schau, oder ins Licht, oder in die Ferne, oder was auch immer. Und schau einfach, ob der Schleier verschwunden ist, die Punkte, die Blitze. Was feststellen, einfach Gott ist dabei, dich zu heilen. Halleluja. Einige werden sofort feststellen, dass einfach all die Symptome, die auf den Augen waren, dass sie verschwunden sind. Dann beginne ihm zu danken, dann beginne ihm zu sagen, danke Jesus, weil es ist sein Geist, der hier wirkt, der es bewirkt. Halleluja. Danke Jesus für geheilte Augen. Gerade jetzt, Herr. Danke, Herr. Das Makula, das Netzhaut, Herr, dass es sich alles in die Ordnung Gottes jetzt begibt. Die Linsen, Herr. Die Sehnerven, Herr. In Jesu Namen jetzt in die Ordnung Gottes. Die Pupillen in die Ordnung Gottes. Die Linsen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Eins, zwei, drei. Schau einfach ins Licht. Schau einfach herum. Halleluja. Halt Ausschau nach deiner Heilung. Wir werden feststellen, Schleier sind verschwunden, Punkte sind verschwunden. Halt einfach Ausschau. Halt einfach Ausschau. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr anderen, preist einfach, lobt einfach weiter den Herrn. Halleluja. Und diejenigen, die aber jetzt merken, dass sich bei den Augen was verändert hat, dass die Punkte weg sind, der Schleier, was auch immer, die Fehlsichtigkeit, die Unschärfe oder was auch immer es ist, streck einfach mal deine Hände aus und wink mir einfach mal zu, sodass ich sehen kann. Einfach, wo jetzt gerade was passiert ist. Hier, da, Halleluja. Ich wusste, dass hier einige sind. Da auch, danke Jesus. Wo noch? Ist sonst hier im Raum? Da drüben auch, Halleluja. Danke Jesus. Hier auch, danke Jesus. Halleluja. Da auch, danke Jesus. Streck einfach deine Hand aus, wink einfach mit deiner Hand. Ist sonst noch jemand im Raum? Da hinten auch, Halleluja. Ja, danke Jesus. Ja, wie ich es gesehen hatte, besonders hier in diesem Bereich. Aber weißt du, da ist Heilung überall im Raum. Danke Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, lass uns ihn weiter preisen und loben. Oh, oh, oh. In your glory I will stand. I will stand and lift my hand. In your glory. Ganzen Raum jetzt wie ein heilender Strom wirklich vom Himmel runterkommt. Da ist ein heilender Strom. Ein heilender Strom für Dinge in deinem Körper, für Organe, die nicht in der richtigen Ordnung waren. Da ist ein heilender Strom für Knochen. Da ist ein heilender Strom für Wirbelsäulen, für Bandscheiben, für Nerven, für Sehnen, für Bänder. Da ist ein heilender Strom für Gelenke. Da ist ein heilender Strom einmal für Dinge, wo die Ärzte gesagt haben, das wird nie wieder besser werden. Das ist ein heilender Strom. Das ist ein wunderwirkender Strom. Geh einfach gerade jetzt da rein. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, wenn du irgendwo Bewegungseinschränkungen hast, wenn irgendwo ein Organ nicht richtig funktioniert oder wenn du schwerhörig bist auf deinen Ohren oder taub auf einem Ohr oder wie auch immer, dann leg einfach die Hand auf die Stelle, wo das Problem ist. Weil ich habe diesen Strom der Heilung gesehen, der in den Raum reingekommen ist, gerade wirklich hier in der Mitte, und er ergießt sich. Wumm, wumm, wumm, wumm, wumm. Halleluja, leg die Hand auf die Stelle. Leg die Hand auf die Stelle. Oh, lass uns weiter den Herrn preisen. Oh, danke Jesus. Oh, in your glory I will stand. Oh, and lift my hand. In your glory I receive every miracle you have for me. Deine Herrlichkeit empfehlen wir. Ja, leg die Hand auf die Stelle. Und sing einfach weiter, preis ihn einfach weiter. Ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt persönlich Menschen berührst, Herr. Oh, ich sehe, dass jemand berührt wird im Bereich der Lunge und der Bronchien. Oh, Gott berührt dich, da wo du Atembeschwerden hattest. Gottes Geist kommt auf deine Lunge. Gottes Geist kommt auf deine Bronchien. Oh, oh, atme mal tief durch. Er heilt dich, er setzt dich frei. Jemand wird geheilt am Schultergelenk. Ich sehe die Schulter, du konntest deinen Arm nicht richtig nach oben strecken, weil das Schultergelenk, da war eine Entzündung drin. Und Gott berührt dich jetzt, er legt dir einfach die Hand auf die Schulter. Oh, da ist seine Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Bandscheiben kommen in die Ordnung Gottes. Bandscheiben kommen in die Ordnung Gottes. Bandscheiben kommen in die Ordnung Gottes. Sing es weiter, sing weiter. In your glory I receive. Oh, it is miracle you have. gloria receive. I will stand and lift my hands. Oh, in your glory I receive every miracle you have. Oh, da ist eine Person hier im Raum und du hast Schwierigkeiten, schmerzfrei zu laufen, und es geht aus von deiner Bandscheibe, von der Lendenwirbelsäule. Sing einfach weiter. Und Gott berührt dich gerade jetzt. Gott berührt dich gerade jetzt. Wen betrifft es? Also in der Lendenwirbelsäule, in der Bandscheibe ist dieses Problem. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Ich lege dir nur ganz kurz die Hand drauf und du wirst laufen ohne Schmerzen, du wirst springen ohne Schmerzen, du wirst hüpfen und du wirst springen. Das heißt, sie werden springen wie die Mastkälber. Halleluja. Komm einfach hier nach vorne. Halleluja. Komm her. Halleluja. Bleib da unten. Ja, genau. Ich komme runter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, da ist es schon. Jesus. Eieiei. Halleluja. Beweg's mal, ja. Halleluja. Wie ist denn jetzt? Ist es leichter? Zieh nur ein bisschen. Aber ist es leichter geworden? Halleluja. Pass auf. Danke, Jesus. Danke für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. War die Bandscheibe rausgesprungen, oder? Ja, okay, Knochen auf Knochen. Danke, Jesus. Wie groß bist du? 1,82. Wahrscheinlich bist du ein bisschen geschrumpft dadurch. Jetzt wirst du wachsen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Freiheit. Oh, beweg mal deine Knie so. So, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Wie ist denn jetzt? Ist es besser? Fühlt sich besser an. Halleluja. Danke, Jesus. War das bei dir auch hier an der Bandscheibe? An der Bandscheibe? Ach so, nein, das war was anderes. An der Bandscheibe. Wer war noch jemand, der das mit der Bandscheibe hat? Okay, bei dir, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Also doch, bei dir war es doch mit der Bandscheibe auch. Aber du hast Atemprobleme dadurch. Okay. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Ja. Komm her. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, von Kopf bis Fuß jetzt durch die Wirbelsäule durch. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu. Oh, Schmerzfreiheit jetzt, in Jesu Namen. Bewegungsfreiheit jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, wow, danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Ja, ja, ja, bewegst. Ja, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, danke Jesus, wie ist denn jetzt? Du kannst laufen, das konntest du vorher so nicht. Okay, dann lauf mal ein bisschen weiter. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, bei dir auch mit der Bandscheibe, oder? Nein, was anderes. Auch Bandscheibe, okay, Halleluja. Danke, Jesus. A ruptured disc. Yes, yes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Danke, Jesus, für deine Wunderkraft. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum der Herrlichkeit. Oh, wir sind im Raum der Herrlichkeit. Da ist der Strom Gottes. Here comes the power of God. In Jesus' name through your body. In Jesus' name right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, bring sie wieder hoch. Komm, hol sie wieder hoch. Hol sie hoch. Hol sie hoch. Hallelujah. Oh. Oh, das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft Gottes. Oh, die Kraft Gottes ist auf dir. Oh, danke, Jesus. Oh, ja. Ich sehe, wie dich etwas verlässt gerade jetzt. Oh, komm raus aus dir. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Halleluja. Halleluja. Sharabasando korobosanda. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Lass mal laufen. Fang mal an zu laufen. Fang mal an zu laufen. Lauf einfach mal. Lauf einfach mal. Lauf einfach mal. Lauf einfach mal. Lauf. Ja, genau. Du bist ein bisschen betrunken. Das macht nichts. Sie läuft ein bisschen schief. Aber das macht nichts. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Just start bending over. Just start bending over for a minute. Just start bending over. Can you hear me? Just bend over. Just bend over for a second. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Okay, come up. Okay, bend over once again. Oh, there is freedom. Oh, there is freedom. Hallelujah. How does it feel? Huh? It's better. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wie geht's dir hier? Wie geht's dir? Huh? Gut. Was ist ganz betrunken? Was war das Problem gewesen bei dir? Starke Schmerzen in den Bandscheiben. Wie stark war der Schmerz in der Skala zwischen 1 und 10, wenn 10 das stärkste ist? 7, also ziemlich stark. Und jetzt? Ist es weg oder ist es deutlich besser oder was ist wie? Ist es weg. Der Schmerz ist weg. Halleluja! Preis den Herrn. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Komm. Halleluja. Noch einmal mit dem heilenden Strom Gottes. Ich glaube, dass gerade jetzt, wenn wir jetzt gerade noch mal die heilende Kraft Gottes freisetzen und dich noch mal verbindest, dass gerade jetzt ganz, ganz viele feststellen werden, dass Schmerzen, dass Bewegungseinschränkungen einfach verschwinden. Auch egal, weißt du, auch wenn du ganz hinten hier im Raum bist, egal wo du bist. Manche haben vielleicht Schwerhörigkeit in den Ohren. Du wirst nachher mit den Fingern schnippen und du wirst feststellen, du kannst jetzt noch mal schnell testen, wie es sich anfühlt, bevor du geheilt worden bist. Und dann kannst du den Test machen, wie es sich anfühlt, nachdem du geheilt worden bist. Weil du wirst jetzt gleich erleben, wie die heilende Kraft Gottes durch deine Ohren geht. Du wirst erleben, wie die heilende Kraft Gottes durch deine Knochen geht, durch deine Gelenke geht, durch deine Wirbelsäule geht. Oh, Vater, ich danke dir in dem Namen von Jesus. Ich danke dir, Herr, für den heilenden Strom, der hier ist, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi, Herr, schält dich jeden Schmerz, Herr. Oh, jeden Schmerz, der irgendwo hier im Raum noch ist. Und ich sage, in dem Namen Jesus muss ich diesen Schmerz beugen. Und jeder Schmerz verlässt jetzt die Körper. In dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jede Bewegungseinschränkung. Jede Einschränkung des Körpers muss jetzt gehen in dem Namen von Jesus. Jetzt in dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt tu etwas im Glauben, sing weiter. Tu etwas im Glauben, was du vorher nicht tun konntest. Tu etwas im Glauben, was du vorher nicht tun konntest. Schnack an deinem Ohr. Hör einfach, was sich verändert hat. Schau in die Ferne, schau in die Nähe, was auch immer du tun musst. Beweg dein Knie, beweg deinen Arm, da wo die Schulterprobleme waren. Beweg deine Hüfte, da wo du dich nicht drehen konntest. Jetzt solltest du aktiv werden und etwas tun, was du vorher nicht tun konntest, weil im Glauben gehst du hinein. Herr Jesus hat es gesagt, strecke deine Hand aus. Er hat gesagt, nimm dein Bett auf und geh umher. Und in dem Moment, wo er es getan hat, in dem Moment, wo er es aktiviert hat, ist es passiert. Vielleicht musst du die Treppen einmal hoch und runter rennen hier im Gebäude, um festzustellen, dass du geheilt bist. Vielleicht musst du dich beugen. Hier, vielleicht musst du Kniebeug machen. Was auch immer du machen musst. Tu irgendetwas, was du vorher nicht tun konntest. Gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Aktivier deine Heilung. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Come on. Oh. Shakaramanara. Oh. Você dass Gott dich berührt hat, dass in deinem Körper die Beschwerden stark zurückgegangen sind. Entweder zu 100% oder zu 80%, also jedenfalls deutlich zurückgegangen. Dann wink einfach mit der Hand, egal was es war. Schmerzen, Bewegungseinschränkung, was auch immer es war. Funktionseinschränkung, Hörschwäche oder was auch immer. Wink einfach mit der Hand, sodass ich sehen kann. Lass mich sehen, da drüben 1, da hinten 2, da hinten 3, da 4, Halleluja, da 5, da 6, da 7, da 8, da 9, da 10, Halleluja, da 11. Danke, Jesus. Check es einfach. Check es einfach. Du kannst dich immer noch melden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass es da auch. Da drüben jetzt eine neue Hand. 12. Danke, Jesus. Lass es mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Seine Kraft ist hier. Oh, seine heilende Kraft ist hier. Oh, seine heilende Kraft ist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass diese Beschwerden, was auch immer es war, dass die Schmerzen zu 100% weg sind, dann komm einfach mal ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Wenn du merkst, aber die Schmerzen sind weg, die Bewegungseinschränkung ist weg, die Hörschwäche, du hörst klarer auf dein Ohr. Vielleicht manche Sachen muss vielleicht der Arzt noch genauer testen, aber du merkst, aber da hat sich klar was verändert, hat sich deutlich was verändert. Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne, erzähl, was passiert ist. Komm einfach nach vorne, ganz schnell, ganz schnell. Komm nach vorne und erzähl, was passiert ist. Halleluja. Erzähl, was passiert ist. Komm schnell nach vorne. Komm schnell nach vorne. Jetzt ist die Gelegenheit, einmal zu erzählen, was passiert ist. Auch von hinten, kommt einfach nach vorne. Ganz kurz. Wir wollen einfach hören, was passiert ist. Ganz schnell. Halleluja. Okay, von denen, die sich gemeldet haben, kommt einfach nach vorne. Ihr, die euch gemeldet habt. Seid mutig. Seid mutig. Halleluja. Was passiert? Ich habe schon seit einiger Zeit Hörschwäche. Okay. Und es fiel meistens anderen Leuten auf. Und jetzt habe ich meine Hände auf die Ohren gelegt. Jetzt habe ich dieses Gefühl, als würde was aus den Ohren rausziehen. Jetzt habe ich so wie leichte Ohrenschmerzen und irgendwie... Etwas wird aus deinen Ohren rausgezogen. Ja, und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, es ist mir alles viel zu laut. Jetzt ist alles viel zu laut. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe schon ein bisschen eine Ahnung, weil das heißt, dass Gott deine Ohren öffnet. Irgendwie. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Wer hat noch gespürt? Wer möchte noch erzählen? Komm her, was ist passiert? Halleluja. Danke, Jesus. Was ist passiert? Ja, ich hatte heute Wirbelprobleme, weil ich die ganze Zeit auf dem Bein war. Ja. Als ich hier nach vorne kam, war es sofort weg. Sofort alles weg. Sofort. 100%. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Wer möchte noch kurz erzählen, was passiert ist gerade jetzt, von denen, die sich gemeldet haben? Du, ja? Was ist bei dir passiert? Ich habe seit 3 Wochen Schmerzen hier in der rechten Schulter gehabt. Ja, genau das hatte ich gesehen vorhin, Wort der Erkenntnis. Und meine Nachbarin sagt dann plötzlich im Gebet, kann ich hier meine Hand auf deine Schulter legen? Ja, Amen. Und ich gesagt, oh, das fängt ja schon gut an. Ja. Und dann hat sie das getan und da ist so ein Strom von Wärme reingekommen. Wow. Und es ist weg, also es ist alles weg. Das heißt, du hattest eine Bewegungseinschränkung da auch drin? Ja, bewegen konnte ich mich, es tat aber halt weh bei jeder Bewegung. Also dann beweg dich mal. Halleluja. Und jetzt kein Schmerz mehr. Nichts, gar nichts. Gar nichts mehr. Halleluja. Halleluja. Bist du überrascht? Klasse. Was? Ja, toll. Also, ja, bist du überrascht? Ich habe mit dem Herrn schon alles Mögliche erlebt, aber eher so auf seelischer Ebene. Okay. Und das jetzt so körperlich, das auch so. Das erste Mal, dass du eine körperliche Heilung erlebst. Halleluja. Komm, beweg's nochmal. Beweg's nochmal. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was erzählen, was jetzt gerade passiert ist? Kannst du nach vorne kommen? Du, ja, komm, nur mutiger, seid so schüchtern alle. Halleluja, was ist passiert? I'm going to speak in English. Yes, you can speak in English, that's fine. God bless everybody that is here. Yeah, okay, and, just tell us what happened. I am diagnosed with cancer. Sie wurde mit Krebs diagnostiziert. Right here. Here. In the lungs. Oh, in den Lungen? Yeah. Yeah, in den Lungen. And I had a lot of pain. Und sie hatte viel Schmerzen. It went away. Und die sind jetzt weg? It just went away. Wow. How long did you have this pain? How long did you have this pain? Long time. A long time. What did the doctors say? Did they say that there is a chance of curing this, or did they give you medication or anything? No, I didn't. I don't take too much medication. Okay. I rely on the word of God. Okay, sie hat sich auf das Wort Gottes verlassen. Die Ärzte hatten es festgestellt, sie hatte Lungenkrebs. It was in the lungs and somewhere else? It's in the lungs, it's in the bones? And in one of the breasts. Okay, wow, in der Brust, in den Lungen und hier auf den Knochen. Wow. Und sie hatte Schmerzen. How long did you have the pain again? Oh my gosh, I had it since the beginning of the year. I was. Seit Anfang des Jahres hatte sie da Schmerzen. How strong was the pain of all from that? From 1 to 10, I would say about 8, 9, oh yeah, 10. Wow. Also auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist, war sie bei 8 oder 9, was den Schmerz angeht. Und jetzt ist der Schmerz weggegangen. The pain went away, so we believe that the Lord has touched you and he's healed you. And you're not the first one to who this happens. I just see Stephanie here. Sie hatte Krebs im Endstadium. Drei große Tumore im Bauch. She had three big tumors in her belly. And the doctors had given up on her. Und jemand hier hat, sie war hier im Gottesdienst, jemand vom Heilungsteam hat für sie gebetet. Die Tumore sind zusammengeschrumpft. Der Arzt konnte nichts mehr finden. Sie ist komplett geheilt. Halleluja. She's completely healed. We believe for that. Hallelujah. Oh, Father, bless this precious sister. I thank you for complete healing, complete restoration. Thank you that we'll get the doctor's report that no cancer is being found anymore in the name of Jesus. No tumor, no malignant cells, no trace of cancer in this body in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you for your healing power. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, fill her, Holy Spirit. Oh, fill her, Holy Spirit. Oh, fill her, Holy Spirit. Oh, fill her, Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, wir werden das Zeugnis hören. We will hear the testimony. God has touched you. I know that. I know that you're crying. I can understand that. It's really, wow. God is so good. God is so good. Hallelujah. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Oh, Hallelujah. Seine Kraft ist hier. Seine Kraft ist hier. Sein Geist ist hier. Komm, streck dich einfach nochmal aus in seine Herrlichkeit. Weißt du, es ist die Herrlichkeit des Herrn. Es ist die Herrlichkeit des Himmels. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus vom Vater bekommen hat. Er hat sie uns gegeben. Halleluja. Und in diesem Raum ist nichts unmöglich. Vielleicht bist du hier heute Abend und du hast auch eine Diagnose vom Arzt, die medizinisch nicht heilbar ist. Was sie beschrieben hat, ist definitiv medizinisch nicht heilbar. Aber du hast vielleicht eine ähnliche Diagnose oder auch eine ganz andere, aber einfach etwas, wo einfach die Ärzte gesagt haben, das ist nicht möglich, dass es geheilt wird. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine heilende, deine wunderwirkende Kraft heute Abend hier, Herr. Herr, du hast gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich, Herr. Halleluja. Halleluja. Wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Und ich danke dir, Herr, dass all diese Söhne und Töchter, auch all die, die über Livestream zuschauen, die vielleicht auch eine solche Diagnose haben, Herr, danke, Herr, dass sie deine Herrlichkeit sehen, Herr. Oh, gerade jetzt geht die Herrlichkeit des Herrn auf über ihnen, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine Engel, die jetzt mit der heilenden Kraft überall hier im Raum wirken, Herr. Jeden Einzelnen berühren. Halleluja. Halleluja. Komm, leg einfach mal deine Hand auf jemanden in deiner Nähe. Einfach auf die Schulter. Einfach nur auf die Schulter. Einfach als einen Kontaktpunkt. Und setz einfach diesen Strom der heilenden Kraft Gottes frei, der hier im Raum ist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ich sehe gerade noch im Geist Gott berührt noch jemanden und da ist es so, du hast ein Herzproblem. Ein Herzproblem. Und auch da haben die Ärzte gesagt, da kann man nichts wirklich machen. Es wird irgendwie einfach halt immer schlechter und man weiß nicht, wie lange du da noch lebst. Es kann ein bisschen kürzer sein, ein bisschen länger sein, aber medizinisch kann man da nicht viel machen. Aber da ist dieses Herzproblem. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Da hinten, okay, bist du das, der deine Hand gehoben hast? Ist das bei dir? Okay, ist jemand anders? Okay, dann streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Bei dir? Bei dir? Bei dir? Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft mit dem Herzproblem. Wink einfach mit der Hand, sodass ich weiß, wer das ist, weil ich glaube, dass da jemand ist. Halleluja. Ihr anderen betet einfach weiter für die Person, die neben euch ist. Halleluja. Ach, da. Ah, hier, okay. Halleluja, direkt neben mir fast. Man schaut immer in die Ferne. Halleluja. Ja, du hast schon deine Hand drauflegen. Halleluja. Anderen, legt einfach weiter eure Hand auf euren Nachbarn. Die heilende Kraft Gottes fließt. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Was bei Ärzten unmöglich ist, ist möglich bei dir, Herr. In dem Namen Jesu Christi danke ich dir, Herr, für ein neues Herz. Ich danke dir für ein neues Herz. Und ich danke dir, Herr, Herr, egal was die Ärzte gesagt haben, danke dir, Herr, dass sie ihre vollen Lebensjahre leben wird, Herr. Und dass dieses Herz ihr nicht einen vorzeitigen Tod bewirken wird, in dem Namen von Jesus. Halleluja. Es wird schlagen und schlagen und schlagen, solange ihre Tage hier auf der Erde sind, in Jesu Namen. Und es wird ihr keinen vorzeitigen Tod bewirken. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Segne deinen Nachbarn mit der heilenden Kraft. Segne ihn mit der heilenden Kraft. Wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum der Herrlichkeit. Halleluja. Oh, mehr, mehr. Füll jeden Einzelnen, Herr. Füll jeden Einzelnen mit deiner heilenden Kraft. Oh, der ist heil. Er haltet sie, haltet sie. Halleluja. Da ist die Kraft Gottes. Ich brauche einen Ordner. Wo ist denn die Ordner? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, frei und los. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, manchmal kann uns die Kraft Gottes überwältigen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich hatte den Eindruck, gerade jetzt sehe ich das im Geist und spüre das auch. Da ist jemand hier und da ist wirklich eine Macht der Finsternis, die dich bedrängt hat und die dir immer wieder gesagt hat, du wirst sterben und dein Leben ist zu Ende und die dir wirklich diese Gedanken, die haben dich nicht losgelassen. Es mag sein, dass es da keine medizinische Ursache gibt, aber es ist so, dass diese Gedanken dich bombardieren. Es ist ein Geist des Todes und Jesus möchte dich gerade jetzt befreien. Wen betrifft es? Komm einfach ganz schnell nach vorne. Gerade jetzt. Ja, komm her. Komm her. Bei dir auch. Okay, komm her. Okay, pass auf. Wie lang sagt er dir das schon? Seit Ende Januar. Okay, und er ist aber keine spezielle medizinische Diagnose, oder doch? Auch. Okay. Keine so schlimme, aber da ist dieses Bombardement an Gedanken. Halleluja. Ich sehe, das ist ein Geist. Und ich sage jetzt, in dem Namen von Jesus, du Quälgeist des Todes, komm raus aus dieser Seele jetzt. Komm raus aus diesem Körper jetzt. Verlass diese kostbare Frau jetzt. In dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Schau mich mal an. Halleluja. Wow, jetzt schaust du schon ganz anders. Halleluja. Komm, nimm mal deine Maske ab, oder? Ich möchte mal lächeln sehen. Ja. Halleluja. Wow, da ist was passiert. Hast du es gespürt? Wow, frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, frei und los. Halleluja. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Ja. Halleluja, das sind Tränen. Halleluja. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Halleluja. Oh, komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass auf, in dem Namen Jesus. Sage auch hier, in Jesu Christi Namen. Schau mich mal an. Geist des Todes, komm raus aus ihr jetzt. Jetzt, in Jesu Namen, jetzt, jetzt. Raus, raus, raus, raus, raus. Ja, ja, raus, raus. Schau mich weiter an. Schau mich an. In Jesu Namen, raus, raus, raus. Ja, jetzt, raus, in Jesu Namen. Wow, frei und los. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, gib Jesus die Ehre. Halleluja, er hat dich befreit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Freiheit. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Oh, Freiheit. Freiheit. Freiheit. Wo seid ihr? Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Oh. Danke, Jesus. Bei dir auch. Schau mich mal an. In dem Namen Jesus befehle ich diesem Quälgeist jetzt, dich zu verlassen. In Jesu Namen. Komm raus. Komm raus. In Jesu Namen. Jetzt. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Jetzt. Raus. In Jesu Namen. Frei und los. Halleluja. Amen. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, jede Kette. Jede Kette ist zerbrochen. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, forget power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, Kraft Gottes auf euch. Halleluja. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Oh, das ist eine Freisetzung der Kraft Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Gebrauch ihn. Gebrauch ihn. Gebrauch ihn. Gebrauch ihn mächtig. Gebrauch ihn mächtig in Zeichen und Wunder. Oh, mehr, Herr. Gebrauch ihn. Oh, mehr, Herr. Komm, hol ihn nochmal hoch. Halleluja. Oh, mehr, Herr. Oh. Oh, er wird dich mächtig gebrauchen. Halleluja. Oh, er wird dich mächtig gebrauchen. In Jesu Namen. Jesus. Oh, sein Geist ist hier. Sein Geist ist hier. Oh, geh einfach rein. Geh einfach rein. Geh einfach rein. Lass dich füllen mit seiner Kraft. Lass dich füllen mit seiner Kraft. Oh, lass dich füllen mit seiner Kraft. Oh, lass dich füllen mit seiner Kraft. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Wer ist hungrig hier? Wer ist hungrig nach mehr von der Kraft Gottes? Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm mal her. Oh, du ja. Halleluja. Ma chérie. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Du musst nicht beten. Empfang einfach. In Jesu Namen, ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir für deine heilende, deine wunderwirkende Kraft. Und ich danke dir für deine freisetzende Kraft, Herr, die sie in ihre Bestimmung katapultiert, Herr, in dem Namen von Jesus. Oh ja, oh ja, oh ja, der sagt, ein neuer Tag, ein neuer Tag, ein neuer Tag der Freude, ein neuer Tag des Sieges, weil wer im Himmel thront, der lacht. Oh, der lacht. Oh, der lacht. Oh, der lacht. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Jesus sagt. Halleluja. Da, streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus nach der Kraft Gottes. Oh, streck dich aus. Oh, Power. Oh, ja. Oh, oh, füll sie. Ich sehe wirklich, du wirst für die ganze Zeit wirst du fast nichts anderes tun können als lachen im Herrn. Als lachen im Geist. Halleluja. Weil er lacht über alle seine Feinde. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, füll sie mehr, füll sie mehr. Füll sie mehr. Oh, füll sie mehr. Oh, Jesus. Jesus. Oh, oh, er setzt dich frei. Er setzt dich frei. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck deine Hände aus. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass du ihre Füße auf weiten Raum stellst, Herr. Auf weiten Raum. Auf weiten Raum. Weiten Raum. Weiten Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, mehr, Herr. Jesus. Oh, der wird abgefüllt heute Abend. Halleluja. More, Lord. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Das Wichtigste ist in deinem Leben, ist, dass du dich mit dem Raum der Herrlichkeit Gottes verbindest. Weißt du, du kannst noch so gute Strategien haben hier auf der Erde, noch so gute, noch so viele Gaben, was auch immer. Aber ohne diese Substanz der Herrlichkeit Gottes kann nicht der Himmel hier auf der Erde übernehmen. Und weißt du, du bist dazu bestimmt, wo immer du hingehst. Dass der Himmel übernimmt. Dass der Himmel übernimmt. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich verbindest mit diesem Lebensraum der Herrlichkeit. Komm, pass mal auf. Du hast zwei Finger hier. Die sind wie ein Stecker. Steck einfach mal deinen Stecker ein in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes. Steck einfach mal deinen Stecker ein. Oh, in diesem lebensverändernden Raum der Herrlichkeit Gottes. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen lebensverändernden Raum der Herrlichkeit Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du mit deinem Strom, oh, mit deinem Strom durch jeden Einzelnen jetzt fließt, Herr. Oh, danke, Jesus, im Strom deiner Herrlichkeit. Oh, durch jeden Einzelnen hier im Raum. Oh, Strom, Strom, mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom, auch über Livestream, mehr Strom, mehr Strom, im Raum der Herrlichkeit. Oh, mehr Strom. Mehr Strom. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, na, na. Oh, da, da. Oh, da, da, da, no. Oh, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da, no, no. It is supernatural. Jetzt pass auf, wenn du deinen Stecker da oben eingesteckt hast und du voller Strom bist, dann verbind mal deinen Stecker mit zwei anderen, mit zwei anderen Händen, also mit jemand anders. Verbind mal deinen Strom mit anderen und setz es frei. Oh, Strom, doppelter Strom, einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Halleluja, doppelter Strom, doppelter Strom, doppelter Strom, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, dass du diesen ganzen Raum füllst mit dem Strom deiner Herrlichkeit. Mehr! Mehr! Also, wenn wir uns verbinden, das heißt nicht umsonst, als sie wie ein Mann waren. Weißt du, das heißt nicht umsonst, die Salbung fließt da, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander sind. Da fließt die Salbung. Oh, mehr, Herr. Oh, füll den ganzen Raum. Auch über Livestream. Oh, da ist ein Overflow über Livestream. Da werden Wohnzimmer gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Da werden Küchen gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Schlafzimmer gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Oh, da wo du bist. Alles füllt sich mit dieser Substanz der Herrlichkeit Gottes. Überall mit dieser Substanz der Herrlichkeit Gottes. Mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr, mehr Herr. Oh, Halleluja. Also das brauchen wir ganz besonders hier in Deutschland. Ganz besonders. Wir sind manchmal noch ein bisschen steif. Aber weißt du, wo der Geist des Herrn ist? Da ist Freiheit. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe mit dieser Überzeugung. Sag mal, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Oh ho. Yes. Oh ho. Yes. Ich danke dir auch von ganzem Herzen für das Lobpreisteam, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie neu füllst, Herr. Gerade jetzt, Herr. Oh, dass du sie neu füllst, Herr. Oh, neu füllst, Herr. Oh, füllst mit deinem Geist, Herr. Oh, füllst, Herr. Füllst, Herr, im Schlagzeug. Füllst, Herr. Füllst, Herr. Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du darfst dir einen Platz suchen. Darfst du irgendwo hinsetzen, wo du Platz findest. Die, die am Boden liegen, dürfen liegen bleiben. Das ist in Ordnung. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, Halleluja. Oh Mann. Oh. Weißt du, es soll noch mal einer sagen, in der Kirche hat man eine schlechte Zeit. Ha? Weißt du, das Verrückte ist manchmal, manche Leute regen sich auf über Gottesdienste in Kirchen und sagen, ja, da wird man ja total depressiv. Aber wenn sie dann hier in den Gottesdienst kommen und die Freude Gottes setzt sich frei, dann haben sie auch wieder ein Problem. Ich weiß nicht warum. Dann haben sie plötzlich ein Problem und sagen, warum lachen die alle so? Weißt du, vielleicht sind wir jemand begegnet, der bewirkt, dass wir gut lachen haben. Ich sag dir etwas, wenn Jesus dein Herr ist, dann hast du gut lachen. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, hast du gut lachen? Und wenn er noch nicht gut lachen hat, dann ist heute Abend sein Abend oder ihr Abend, wo sich alles verändert. Halleluja. Weil ich möchte heute Abend euch noch eine kurze Botschaft. Wir sind ja eh schon abgespaced, ja. Halleluja. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber ich gebe dir eine kurze Botschaft, okay? Die dir einfach oder die aus dem einfach einfache biblische Botschaft, die über diese Verwandlung spricht, die passiert, wenn ein Mensch Jesus Christus in seinem Leben empfängt. Ich sage dir, es gibt viele, sogar Christen, Menschen, die schon lange an Jesus glauben, die immer trotzdem noch kein wirkliches Bewusstsein haben, was tatsächlich mit ihnen passiert ist. Bei mir hat es ungefähr, nachdem ich mich bekehrt habe, ungefähr, ich sag's dir ganz ehrlich, ungefähr 18 Jahre gedauert, bis ich realisiert habe, was da wirklich passiert ist. Jetzt staunst du. Mit anderen Worten, ich war schon lange Jahre Pastor, bis ich überhaupt realisiert habe, was wirklich mit mir passiert ist. Aber weißt du, als ich realisiert habe, was mit mir wirklich passiert ist, da hat es mein Leben radikal nochmal verändert. Deswegen, vielleicht bist du heute Abend hier und du hast überhaupt keinen blassen Schimmer, was es überhaupt mit Jesus und mit seiner Erlösung auf sich hat und mit diesem neuen Leben. Und du denkst, die haben hier alle einen an der Waffel, warum die lachen nicht so? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du bist unser Ehrengast. Wir freuen uns, dass du hier bist. Halleluja. Verstehst du, diese Botschaft ist für dich. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist schon seit Jahren mit Jesus unterwegs. Aber ich sag dir etwas, diese Botschaft, die ich jetzt gleich predige, sie ist auch für dich. Amen. Weil es ist so wichtig, dass wir wirklich wissen, was mit uns passiert ist. Amen. Denn erst wenn du wirklich weißt, was mit dir passiert ist, dann weißt du, welche Möglichkeiten du hast. Dann weißt du, wo du zu Hause bist. Dann weißt du, was dein neues Leben jetzt wirklich beinhaltet. Dann weißt du, wohin die Reise geht in deinem Leben. Amen. Halleluja. Und ich möchte mit euch gern zusammen lesen einen starken Bibeltext, ja, aus Epheser 2. Ich lese ab Epheser 2, Vers 1 und ich lese es in der Neues Lebensübersetzung. Und hier spricht Paulus zu Menschen, die tatsächlich bereits Jesus als ihren Herrn empfangen hatten, also Gläubige waren im landläufigen Sinne, aber denen er offensichtlich ganz neu bewusst machen möchte, was eigentlich mit ihnen passiert ist. Und er sagt zu ihnen in Epheser 2, Vers 1, er sagt, auch ihr, also er spricht zu mir zum Beispiel, ja, weil ich habe irgendwann mal angefangen, an Jesus zu glauben. Ich habe nicht als Baby schon an Jesus geglaubt. Wer von euch hat schon als Baby an Jesus geglaubt? Keiner von euch, oder? Kann sich zumindest nicht erinnern. Amen. Nein, wir waren von Natur aus, die Bibel sagt, von Natur aus getrennt von Gott. Hier sagt er, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Mit anderen Worten, was sagt Paulus? Paulus macht ja eine radikale Aussage. Darf ich ruhig hinsetzen? Ja? Herzlich willkommen. Wenn es keinen Zusammenstoß gibt. Halleluja. Oh, Glory. Gar nicht so schlecht. Halleluja. Puh. Oh. Oh, danke, Jesus. Oh. Oh, ich spüre gerade, er hat einen neuen Strom für dich. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Paulus sagt dir, jeder Mensch von Natur aus ist getrennt von Gott. Und er sagt, es gibt in dieser Welt eine Macht, der in der Luft sozusagen regiert, ja, im Luftraum über den Menschen. Es ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Das heißt, es ist der Geist, der in jedem Leben wirkt, das noch nicht erlöst ist durch Jesus Christus. Und dieser Geist bewirkt, dass wir tatsächlich, wo bin ich jetzt hier? Dass wir nicht so leben, wie Gott das möchte. Amen. Ist eigentlich nichts zum Lachen. Aber vielleicht ja doch. Wenn wir weiterlesen. Okay. Er sagt nämlich hier in Vers 3, er sagt, wir alle haben früher so gelebt. Und wir haben uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Denn wir wurden mit dieser Natur geboren und wir waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Weil es spielt keine Rolle, wie gut du warst, wenn du ohne Gott unterwegs warst, wenn du Gott nicht vertraut hast. Jesus sagt in Johannes 16, 9, das ist die Ursünde, dass sie mir nicht glauben, dass sie mir nicht vertrauen. Wenn du Gott nicht vertraut hast, also dann hast du vielleicht, der eine hat vielleicht ein bisschen besser gelebt als der andere. Der eine hat vielleicht, sagt vielleicht, ja, ich habe eigentlich immer nur gute Gedanken bewegt. Aber ich sage dir etwas, gute Gedanken sind nicht unbedingt göttliche Gedanken. Amen. Menschen in der Welt denken, sie haben gute Gedanken. Und wenn du genau dahinter schaust, weißt du, es gab Leute in der Weltgeschichte, viele Leute in der Weltgeschichte, die mit den besten Absichten, mit guten Gedanken gestartet sind. Und die Welt positiv verändern wollten. Ich denke zum Beispiel an Karl Marx, nur ein kleines Beispiel. Er wollte die Welt positiv verändern, er hatte gute Gedanken. Er wollte, dass es gerechter zugeht in der Welt. Er wollte, dass es besser wird in der Welt. Und was hat er am Ende bewirkt? Er hat am Ende bewirkt, dass eine Zeit lang ein Drittel der Welt fast beherrscht wurde von einer unterdrückerischen Ideologie, von einem System, das die Menschen verknechtet hat, anstatt sie frei zu machen. Und auch heute gibt es Länder, wo die Menschen unter dieser Ideologie leiden. Denk an China, denk an Nordkorea, ja, und noch verschiedene andere Länder. Also er hat es gut gemeint. Kennst du den Satz, hast du den schon mal gehört? Sie wollen nur dein Bestes. Weißt du, der Geist in der Luft sagt auch den Menschen manchmal, ich will nur dein Bestes. Und die Menschen sagen, ich will nur das Beste der Menschen. Aber Paulus macht ganz klar, ohne Gott kannst du nicht nach seinem Willen unterwegs sein, sondern ohne Gott, ob du es willst oder nicht, ob du dir bewusst bist dessen oder ob du dir nicht dessen bewusst bist, du lebst nach deinen Leidenschaften und nach deinen Begierden, du wirst beherrscht von deiner alten Natur. Und das ist nicht so gut. Und eine Zeit lang mag es sich gut anfühlen, Aber irgendwann mal wird es dir bewusst. Ich habe es heute auf der Straße, habe ich schon erzählt, irgendwann mal wurde es mir bewusst. Weißt du, ich war 18 Jahre alt und da wurde es mir immer mehr bewusst. Ich kannte Gott nicht, ich war auch nicht in der Kirche irgendwo. Mir hat auch niemand von Jesus erzählt. Das Problem war, wenn ich mit 18 jemand auf der Straße begegnet wäre und der hätte mir versucht, von Jesus zu erzählen, dann hätte ich gedacht, ja, nur schnell weg wie möglich. Ja, ich war nicht empfänglich für sowas, weil ich war so intellektuell verkopft. Ich dachte, ich weiß sowieso alles besser. Ich hätte höchstens mit der Person diskutiert, bis sie nichts mehr hätte sagen können. Verstehst du? Also im Äußeren war ich nicht irgendwie besonders, ich sag mal, also manche Leute sagen ja, die Schwachen, die brauchen Gott, wenn sie ganz schwach sind. Also ich war im Äußeren nicht besonders schwach, ich war sehr erfolgreich in der Schule, ja, ich war der Beste in meinem Jahrgang und so weiter, hab ein super Abi gemacht und alles. Es war nicht das Problem, dass ich irgendwie keine Perspektive gehabt hätte vom Natürlichen mit in dieser Welt. Und trotzdem war da etwas in meinem Innersten, was mir gesagt hat und was mich immer mehr hat spüren lassen, hey, irgendetwas, irgendwie bist du verkehrt unterwegs. Und ich habe es heute Nachmittag erzählt. Eines Tages, da war ich unterwegs und wollte S-Bahn fahren in Stuttgart. Gab es damals schon. Ja, die S-Bahn in Stuttgart wurde tatsächlich gebaut, als ich ein Kind war. Und ich war an der S-Bahn-Station in Untertürkheim in Stuttgart, um da einzusteigen. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte, aber ich bin da in den Bahnhof reingegangen und da war so eine kleine Drogenszene, nicht besonders groß, aber war so eine kleine Drogenszene. Ich bin da reingegangen und da kam mir eine drogenabhängige Frau entgegen. Vielleicht, es war schwer zu schätzen, wie alt sie war, weil sie war so fertig und sie schaute mich an aus ihren leeren Augen und ich sah sie an und ich wusste, diese Frau hat nicht mehr lang zu leben. Die ist so kaputt. Ich denke mal, dass sie kaum älter als 35 wahrscheinlich war. Aber sie war so kaputt, einfach von den Drogen, dass du gesehen hast, diese Frau lebt nicht mehr lange. Und sie hat mich angeschaut mit ihrem total leeren, verlorenen Blick. Und in dem Moment, und ich werde es nie vergessen, diesen Moment, in dem Moment, wo diese Frau mich anschaut, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von Gott, ich wusste nichts von Jesus. Wenn ich heute das zu tun hätte, würde ich ja sagen, hey, du brauchst Jesus unbedingt und würde für sie beten. Aber damals hat diese Frau mich einfach angeschaut und durch mich ist es durchgezuckt. Und mit einem Schlag kam mir die Erkenntnis und die Offenbarung, genauso fertig wie diese Frau, genauso fertig bist du auch. Und das war die Wahrheit. Ich habe mich nicht sofort bekehrt, weil ich wusste gar nicht, wie man sich bekehrt. Ich weiß nur, ich hatte dann einen Traum eines Nachts, wo ich im Traum einfach auf einem Berg stand und dieser Berg war umgeben von einer Finsternis und von einer Verlorenheit und ich stand auf diesem Berg und ich habe einfach nur im Traum geschrien und als ich aufgewacht bin, war ich erstaunt, weil ich habe überhaupt nicht über Gott nachgedacht in dieser Zeit. Ich hatte so meine intellektuelle Vorstellung, ich dachte so, ich hatte mal so einen Satz in meiner philosophischen Phase, mir mal so einen Satz zurechtgelegt und ich sagte, ja, Gott ist die Summe aller transzendenten Verankerungen des Menschen und was weiß ich was, irgendwas hochkompliziertes hatte ich mir zurechtgelegt, aber ansonsten habe ich mir keine Gedanken über Gott gemacht. Für mich war das keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Aber in diesem Traum stand ich auf diesem Berg und habe geschrien, habe gesagt, Gott, wo bist du? Und dann bin ich aufgewacht. Und das hat mich schon ein bisschen umgetrieben, weil ich dachte, wie komme ich da drauf, zu schreien, Gott, wo bist du? Und dann hat es noch mal ein paar Wochen gedauert. Und ein paar Wochen später, ich weiß noch genau, das war um die Neujahrszeit, kurz vor meinem schriftlichen Abi. Aber nicht deswegen, weil ich jetzt so wahnsinnig Angst hatte vor dem Abi oder so, sondern es war einfach so, dass ich in meinem Bett lag und ich wusste einfach, ich bin ans Ende meiner Fahnenstange gekommen. Ich wusste einfach, wenn ich irgendwoher Hilfe komme, dann ist mein Leben zu Ende. Ich kann nicht mehr, weil ich hatte sogar körperliche Schmerzen, obwohl ich körperlich gesund war. Aber heute würde man sagen, es war psychosomatisch, ja. Aber ich hatte Schmerzen, es ging mir übelst, ich hatte schon mehrmals überlegt, ob es nicht Sinn macht, mein Leben zu beenden, mich umzubringen. Und da lag ich in meinem Bett und ich habe mir überlegt, woher kommt mir Hilfe? Wo kann ich hingehen? Wo fühlt sich das so an, dass mir da jemand oder etwas helfen kann? Und ich habe gesucht und bin auf keine Idee gekommen. Ich habe nichts gesehen. Ich wusste nicht. In dem Moment ist mir niemand eingefallen, wo ich dachte, ja, der könnte mir in meiner Situation helfen. Und dann plötzlich, als ich so in meinem Bett lag und nicht schlafen konnte, ja, es war unmöglich zu schlafen, weil ich hatte so einen Unfrieden, ich war so aufgewühlt. Und plötzlich, als ich da in diesem Bett lag, habe ich mich daran erinnert, dass meine Mutter, als ich ein kleines Kind war, mir mal erzählt hatte von einem Gott, den man Vater nennen kann. Und ich weiß noch, sie hat uns damals so ein, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich irgendeine alte Bibel oder so, und da war so ein Bild, und da war ein Bild von Gott Vater mit so einem weißen Bart und so, ja, also wie man sich so klassisch halt vorstellt. Und es war für mich das Bild vom Vater. Aber als ich daran dachte, dass sie erzählt hatte von einem Gott, den man Vater nennen kann, da ging von diesem Bild eine Wärme aus in meine Seele, dass ich plötzlich wusste in meinem Herzen, wenn es irgendjemand gibt, der mir helfen kann, wenn es ihn gibt. Ich wusste ja nicht, ob es ihn gibt, aber sie hatte mir von diesem Gott erzählt, ja, so wie wenn es ihn geben würde. Ja? Und ich wusste plötzlich, wenn von irgendwoher Hilfe kommen kann, dann von diesem Gott. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach in meinem Herzen geschrien und habe gesagt, Vater, weil das wusste ich, so nennt man ihn. Ich wusste nichts von Jesus. Er war mir völlig, war völlig weg. Ich meine, in der Schule hatte ich das gelernt und so. Aber weißt du, es heißt auch in der Bibel, dass der Gott dieser Welt den Sinn der Menschen verblendet. Das Interessante ist, ich hatte mich mit 12 Jahren schon mal auf einer Freizeit von gläubigen Christen schon mal für Jesus entschieden und war dann wieder davon weggekommen. Und der Fürst dieser Welt, dieser Verblender, hat es so weit gebracht, dass ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnert habe, dass ich mich jemals zu Jesus bekehrt habe. Ich hatte keine Ahnung mehr, was es irgendwie mit dem Kreuz auf sich hat, was irgendwie in der Bibel steht oder irgendetwas. In dem Moment war das Einzige, was plötzlich wiederkam, so in der Erinnerung, sozusagen in meinem völlig durcheinander sich befindlichen Verstand, verblendeten Verstand, was hochkam, war dieser Gott, den man Vater nennen kann. Also habe ich gesagt, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Das war alles, was ich gebetet habe. Besser habe ich es nicht gewusst. Ich sage, das ist ein gutes Gebet. Heute würde ich sagen, es ist eines der besten Gebete, das du beten kannst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es Gott gibt, dann bete einfach und sag, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Und wisst ihr, ich habe damals keinen Engel gesehen. Ich habe keine... Der Himmel ging auch nicht auf und es kam keine Trompete vom Himmel. Dö, dö, dö, dö, dö. Der Herr hat dich berufen, tralala, jetzt geht's ab oder irgend sowas. Nix. Sondern alles, was passiert ist, ich bin eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit einem tiefen Frieden in meinem Herzen. Und ich wusste, der Gott, den ich am Abend zuvor angerufen hatte, diesen Gott gibt's und den muss ich kennenlernen. Und da kommt meine Hilfe her. Und das war der Anfang der Reise. Amen. Weißt du, vollkommen egal, wie du im Äußeren dastehst, vollkommen egal, wie dein Leben im Äußeren sein mag, ich sage dir, ohne Gott, ohne den Gott, den Jesus Christus uns offenbart hat, und das ist der Gott, den man Vater nennen kann, das habe ich dann später gelernt, das ist der Gott, den man Vater nennen kann. Ja, du findest in keiner anderen Religion, findest du den Gott, den man Vater nennen kann. Das ist interessant, ich habe dann später mal ein Zeugnis gelesen von einer Frau, ich glaube, es war in Pakistan, die dort also Muslimin war und im Krankenhaus war und in einer großen Lebenskrise war. Und es war ein katholisches Krankenhaus, in dem sie war. Und die Nonnen haben ihr die Bibel gegeben und haben ihr geholfen oder haben sie ermutigt, in der Bibel zu lesen. Und dann ist sie so verwirrt worden, weil sie dachte, ja, was ist jetzt die Wahrheit? Ist die Bibel die Wahrheit oder ist der Koran die Wahrheit? Und dann war das für sie immer mehr eine Frage, was ist jetzt die Wahrheit? Wem soll ich jetzt folgen? Soll ich dem Koran folgen? Soll ich der Bibel folgen? Und dann hat sie eines Tages in ihrer Verzweiflung, hat sie beide Bücher vor sich hingelegt und hat einfach gesagt, Gott, ich will dein Willen tun für mein Leben. Ich will, dass dein Plan für mein Leben zustande kommt. Hier ist der Koran, da ist die Bibel. Welchem Buch soll ich folgen? Und weißt du, was sie gehört hat? In ihrem Innersten, die Stimme, die zu ihr gesprochen hat, die Stimme Gottes. Gott hat zu ihr gesprochen und hat gesagt, in welchem dieser beiden Bücher kannst du mich Vater nennen? Halleluja. Und dann wusste sie, was die Wahrheit ist. Halleluja. Amen. Also ich wusste, ab dem Moment, wo ich zu diesem Vater gebetet hatte, wusste ich, dass er die Wahrheit ist. Aber ich wusste auch, ohne diesen Gott bin ich verloren. Das wusste ich von diesem Tag an. Weißt du, ich habe nie wieder daran gezweifelt, dass ich ohne diesen Gott verloren bin. Das wusste ich so tief ab diesem Tag. Ich wusste, ich war völlig am Ende. Ich war, weißt du, es ging keinen Schritt mehr weiter in meinem Leben. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Und ab dem Moment, weißt du, nicht von heute auf morgen alles perfekt und happy, clappy und so weiter, sondern Schritt für Schritt habe ich diesen Gott kennengelernt. Schritt für Schritt habe ich mir die Bibel zu Gemüte geführt. Am Anfang habe ich sie kaum verstanden. Ich weiß noch, als Jugendlicher habe ich manchmal in der Bibel gelesen. Ich habe alle möglichen Bücher gelesen, Philosophen und alles Mögliche. Das hat für mich alles Sinn gemacht. Und wenn ich in der Bibel gelesen habe, die Gleichnisse von Jesus, dann dachte ich, meine Güte, was sind das für Geschichtchen? So einfache Geschichtchen da, verstehe ich überhaupt nicht. Was soll das alles? Verstehst du, das ist der Gott dieser Welt, der den Sinn verblendet hat. Das ist das, wovon Paulus schreibt. Wir alle haben früher so gelebt. Wir haben alle waren beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Wir alle wurden mit dieser Natur geboren und wir waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Wir alle. Aber, sag mal aber. Aber Gott, jetzt lesen wir Vers 4, jetzt kommt die gute Nachricht. Amen. Aber Gott ist so barmherzig. Oh mein Gott, ist so barmherzig. Und er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit dem Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Jetzt pass mal gut auf, was da steht. Das ist der Hammer. Hier steht tatsächlich, dass Gott dir in Jesus oder mit Jesus neues Leben geschenkt hat, dir neues Leben, also mir auch, als ich 18 Jahre war, war die Botschaft ja auch an mich. Er hat mir neues Leben geschenkt mit Christus, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Wann hat er Christus von den Toten auferweckt? Sagen wir seinen Nachbarn, ich glaube, es war vor deiner Zeit. Amen. Schon eine Weile her. Immerhin 2000 Jährchen. Fast 2000 Jährchen. 10 Jahre noch oder 7 Jahre noch, je nachdem, wie man es rechnet. 2000 Jährchen. Hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Aber damals, sagt er, bereits mit Christus hat er dir bereits neues Leben geschenkt. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, als er oder anders ausgedrückt, der Schlüsselwort hier in diesem Vers ist das Wort mit. Sag mal mit. Mit Christus neues Leben geschenkt. Der Schlüssel zum Verständnis dessen, was Gott durch Jesus Christus getan hat, ist dieses Wort mit. Mit Christus. Was ist passiert mit Christus? Ich sag's dir, Paulus sagt in Galater 2, Vers 19 zuerst, er sagt, mit Christus wurde ich gekreuzigt. Mit Christus. Sagst du, Moment mal, ich habe überhaupt damals gar nicht gelebt. Wie kann ich mit Christus gekreuzigt worden sein? Da wurden zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt, aber nicht ich. Das Wort Gottes sagt, im Geist, das ist die Gnade Gottes. Das ist das Evangelium. Als Jesus Christus am Kreuz starb, hingst du dort mit ihm am Kreuz. Und zwar dein altes Leben. Du nach deinem alten Leben, deine alte Natur, der verblendete Sinn, das alte, kranke, kaputte, abhängige, was auch immer, unter dem Machtbereich der Finsternis befindliche Leben, hing mit ihm am Kreuz. Das heißt, es ist mit ihm gestorben. Halleluja. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Weil, dass du dieses Leben loswerden kannst, ist der erste Teil der guten Botschaft. Dass du das Alte loswerden kannst. Ja? In Römer 8, Vers 12 in der Message-Übersetzung heißt es das so. Die Message-Übersetzung hat voll die Message. Da heißt es, also können wir sehen, dass wir diesem alten, tue alles für dich selbst Leben, keinen roten Cent schuldig sind. Darin gibt es nichts mehr, was für uns noch wichtig wäre. Überhaupt nichts. Das Beste ist, ein gutes Begräbnis für das alte Leben abzuhalten. Amen. Hallo. Das Beste ist, ein gutes Begräbnis für das alte Leben abzuhalten. Und nicht zu sagen, rest in peace, sondern für immer erledigt. Mit Christus gekreuzigt. Die Unfähigkeit, Gott wahrzunehmen, die Unfähigkeit, Gott zu erkennen, die Unfähigkeit, Gott zu vertrauen, die Unfähigkeit, wirklich die Herrlichkeit Gottes zu erleben, all das wurde mit Christus gekreuzigt. All deine Trennung von Gott hing mit ihm am Kreuz. Halleluja. Amen. Aber das ist noch nicht alles, sondern er sagt weiter. Message-Übersetzung, Römer 8, Vers 13. Nein, Römer 8, Vers 12, weiter, genau. Das Beste ist, ein gutes Begräbnis für das alte Leben abzuhalten und mit dem neuen Leben weiterzugehen. Weil was sagt das Wort Gottes noch hier in Epheser 2? Wir haben es gerade gesehen. Er hat uns mit Christus neues Leben geschenkt. Das heißt, mit Christus haben wir nicht nur unser altes Leben verloren, dann wäre ja nichts mehr übrig, sondern wir haben mit Christus auch ein vollkommen neues, göttliches, himmlisches, ewiges Auferstehungsleben bekommen. Halleluja! Yes! Glory! Er sagt weiter hier, Epheser 2, nur durch die Gnade Gottes seid ihr errettet. Das ist die pure Gnade Gottes. Weißt du, das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch machen. Kein Mensch kann neu kreieren. Genauso wenig wie ein Mensch sagen kann, was weiß ich, simsalabim, ich verwandle dich in ein, keine Ahnung, in ein Wildschwein. Das kann kein Mensch sagen. Und auch nicht umgekehrt, ein Mensch kann auch nicht sagen, Wildschwein, ich verwandle dich in einen Menschen. Genauso wenig kann ein Mensch einen alten, unter der Natur, der Finsternis lebenden Menschen verwandeln in einen Menschen, der im Leben Gottes unterwegs ist. Es kann nur Gott. Es ist seine Gnade. Er tut es. Und jetzt kommt es in Vers 6, er bekräftigt es. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Halleluja, mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferweckt. Sag mal zu deinen Nachbarn, mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferweckt. Und dann sagt er weiter, und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Mit anderen Worten, da ist noch ein Schritt mehr drin. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus auferweckt. Und Epheser 2, Vers 6 in der Elberfelder wird so formuliert, wir wurden mit Christus versetzt an himmlische Orte. Rakabashikabaka. Mit Christus versetzt an himmlische Orte. Vorher habe ich die Aussage von Jesus zitiert bei der Überleitung, irgendwann vorher im Gebet habe ich das mal zitiert, Johannes 17, 22, wo Jesus gesagt hat, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Weißt du, durch das Erlösungswerk von Jesus Christus haben wir nicht nur ein völlig neues Auferstehungsleben bekommen, sondern wir haben auch einen völlig neuen Lebensraum bekommen. Und dieser Lebensraum ist die Herrlichkeit Gottes. Dieser Lebensraum sind die himmlischen Orte im Geist. Dieser Lebensraum ist der Himmel. Das heißt, wenn du dir wirklich bewusst bist, was mit dir passiert ist oder heute Abend passiert, wenn du dich mit Jesus Christus identifizierst, weil das heißt ihm glauben, mit seinem Erlösungswerk identifizierst, dann wirst du in dem Moment im Geist versetzt in den Lebensraum der Herrlichkeit Gottes. Dann wirst du zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes der Herrlichkeit. Du wirst zu einem Herrlichkeitsträger. Wow. Du kannst dann sagen, danke Jesus, mit dir bin ich im Himmel. Weißt du, Nietzsche hat mal gesagt, ein bekannter Philosoph, der definitiv nicht gläubig war, aber er hatte einen Vater, der war ein gläubiger Pfarrer tatsächlich in der Kirche. Und er hat die Christen beobachtet, wie sie in die Kirche reingegangen sind. Und er hat sie beobachtet, wie sie wieder rausgingen, Nietzsche. Und er hat darüber geschrieben und er hat gesagt, ich habe die Christen beobachtet, wie sie hineingehen in die Kirche und wie sie wieder rauskommen aus der Kirche. Und er hat gesagt, Fazit, erlöster müssten sie aussehen, diese Christen, damit ich glauben könnte. Offensichtlich war diesen Christen nicht wirklich bewusst, wo sie zu Hause sind. Weil wenn du wirklich die gute Botschaft hörst in der Kirche, dann kommst du aus der Kirche heraus wieder neu gefüllt mit dem Bewusstsein, ich bin im Himmel. Mein Zuhause ist der Himmel. Und wie sehen Leute aus, die direkt aus dem Himmel kommen und wissen, dass sie im Himmel sind und dass sie im Himmel zu Hause sind und dass sie Kinder der Herrlichkeit Gottes sind, wie sehen die aus? Erlöster müssen sie aussehen. Erlöst müssen sie aussehen. Frei müssen sie aussehen. Voller Freude. Ja, sagst du, ja, aber die Umstände in dieser Welt, ist alles so schlimm, so schwierig. Der Teufel hat solche Macht in der Welt. Krieg und Krisen und furchtbare Dinge. Aber Psalm 2, Vers 6 sagt, der im Himmel thront, lacht. Sagt ihr, ja, im Himmel, da thront dieser Gott. Nein, mit Christus thronst du im Himmel. Versetzt an himmlische Orte. Halleluja, ein Kind der Herrlichkeit. Das heißt, weißt du, wenn alle anderen Menschen um dich herum nichts mehr zu lachen haben, dann hast du immer noch allen Grund zu lachen. Und ich sag dir, dieses Lachen ist deine Stärke. Das steht nämlich in Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Warum ist die Freude? Weißt du, das ist ja auch so eine Frage. Manche Leute sagen, ja, was soll das mit der Freude am Herrn? Was bringt das überhaupt? So ein bisschen Lachen. Lasst uns ernsthaft sein. Lasst uns die Menschen zu Jesus führen. Lasst uns sie bekehren. Lasst uns ihnen sagen, wie man richtig guter Christ ist und so weiter. Warum ist die Freude am Herrn so wichtig? Ganz einfach. Weil die Freude am Herrn, egal wie die Umstände um dich herum sind, ein Ausdruck des Bewusstseins sind, dessen, was Jesus Christus für dich getan hat und was er aus dir gemacht hat und was jetzt in dir lebt. Mit anderen Worten, die Freude am Herrn ist ein Ausdruck des Glaubens. Vielleicht in dieser Zeit und gerade auch in Deutschland speziell, vielleicht der schärfste Ausdruck des Glaubens, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Ja. Weil die Menschen in unserem Land denken immer mehr, sie haben nichts zu lachen. Du stichst also immer mehr raus. Die neue Schöpfung wird immer offenbarer. Weißt du, wie heißt es in Römer 8, Vers 19? Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Also die Schöpfung sehnt sich nicht nur danach, dass Menschen zu Jesus kommen und sich irgendwo in einer Ecke dann verstecken und darauf warten, dass sie entrückt werden. Oh Herr, lass es schnell vorbei sein und lass die Entrückung kommen und hol mich heraus. Ich bin vielleicht kein Star, aber hol mich heraus. Verstehst du? Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das heißt, dass sie sichtbar werden, dass sie hervorkommen, dass sie ins Licht treten. Verstehst du, dass wir auftreten in dem Bewusstsein, wer wir sind, was Jesus aus uns gemacht hat. Wie heißt es Epheser 2, Vers 7 weiter? Ich lese Vers 7. Er heißt, so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. Oh, Halleluja. Er möchte den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen in deinem Leben. Und worin zeigt sich der Reichtum seiner Gnade, die sichtbar wird? Die sich nämlich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Oh, Halleluja. Also, du bist ein Kind der Gnade. Du bist ein Sohn der Gnade. Du bist eine Tochter der Gnade. Du bist sein geliebter Sohn. Du bist seine geliebte Tochter. Weißt du, wenn er dich sieht, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen hast, wenn er dich sieht, dann sieht er nicht mehr die alte Natur, die sieht er dort am Kreuz hängen, die ist gestorben, sondern schaut er auf dich und dann sieht er in dir Jesus und dann sagt er, das ist mein geliebter Sohn. Halleluja. Und wenn du es persönlich für dich willst und eine Frau bist, dann kannst du auch sagen, das ist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Oh, Halleluja. Weißt du, die neue Geburt, die Erlösung von Jesus bewirkt, dass du von jemand, der Gott, egal was er auch immer versucht, niemals gefallen kann, zu jemand, der Gott immer gefällt. Jeden Tag, immer, zu jeder Zeit. Selbst wenn du Sachen gemacht hast, die vielleicht momentan gar nicht so gut sind, sag Gott trotzdem, weißt du, es gibt so einen Vers in dem Hohen Lied, da heißt es, auch wenn du unter Dornen bist, so liebe ich dich trotzdem. Auch unter Dornen. Weißt du, er schaut da durch und er liebt dich. Er schaut durch die Schale durch. Ja, er verändert dich, natürlich. Wie verändert er dich? Ganz einfach, indem du einfach immer mehr das wirst, was er sagt, dass du schon bist. Ist gut, hä? Weißt du, als Christ musst du nur immer mehr das werden, was du schon bist. Du musst nicht mehr irgendwas werden. Du kannst gar nichts mehr werden. Du kannst, weißt du, du kannst nicht mehr werden als ein Sohn Gottes. Du kannst nicht mehr werden. Mehr geht nicht. Die Karriereleiter ist schon ganz am Ende. Manchmal gibt es christliche Karrieristen, die denken, ja, okay, noch eine Position höher. Okay, wenn ich anstatt vor 500 Leuten, vor 5000 Leuten predige, dann bin ich die Karriereleiter ein Stück weit hochgestiegen. Nein, wenn ich von 5000 auf 50.000 gehe, bin ich noch ein Stück weiter hochgestiegen. Nein, weißt du, die höchste Stufe ist, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Amen. Du bist ein Sohn Gottes. Halleluja. Das ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Halleluja. Oh, komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Vater, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich dieses Bewusstsein tief ins Herz brennst, Herr. Herr, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, was es bedeutet, ein Sohn Gottes zu sein, was es bedeutet, zu Hause zu sein im Lebensraum der Herrlichkeit des Vaters, was es bedeutet, verwandelt zu sein, mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferstanden, mit Christus versetzt in die Herrlichkeit des Vaters. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen ganz tief in seinem Innersten ein Bewusstsein gibst, Herr, ein tieferes Bewusstsein. Und weißt du, ich glaube, manche werden heute Abend zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben eine Entscheidung treffen, wirklich diesen Jesus voll in ihr Leben aufzunehmen und wirklich ein solches Kind Gottes zu werden. Aber manche, die vielleicht wirklich, bei denen dieser Groschen heute einfach nur ein Stück tiefer fällt, für dich ist es trotzdem wie eine halbe Bekehrung nochmal. Ja, ist so, verstehst du? Im Grunde genommen, du bekehrst dich immer wieder neu. Ich meine nicht in dem Sinn, dass du wieder neu sagst, Herr, ich bin ein Sünder, ich komme und ich kehre um, sondern du bekehrst dich immer wieder neu. Das heißt, du wendest dich immer wieder neu dieser Wirklichkeit zu, dessen, was durch das Evangelium und durch die Kraft Gottes und durch das Erlösungswerk in deinem Leben bereits passiert ist. Halleluja. Und das ist das, was 2. Korinther 3, Vers 18 steht. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Immer mehr verwandelt in dieses Bild der Sohnschaft. Immer mehr offenbar in diesem neuen Leben. Und Vater, darum bete ich, Herr, zuallererst hier, dass du jeden Einzelnen hier heute Abend, Herr, dass du ihn und sie immer mehr, wirklich immer tiefer offenbar machst, Herr, in diesem neuen Leben. Danke, Herr, dass du hier Söhne und Töchter der Herrlichkeit hervorbringst, Herr. Übernatürliche Weltveränderer, die verbunden sind mit dieser Realität dessen, was du aus ihnen gemacht hast, dessen, Herr, was du geschaffen hast in ihnen. Eine neue Schöpfung, Herr, ein neues Leben, ein Herrlichkeitsleben. Ein Leben der Wunder, ein spannendes Leben, ein abenteuerliches Leben. Halleluja. Ja, ich habe noch gar nicht zu Ende gelesen, die Römer 8, 13 Message-Übersetzung. Dann geht es nämlich noch weiter. Nach dem Begräbnis wird das alte Leben und dem Weitergehen mit dem neuen Leben heißt es hier. Nämlich, und das ist dein neues Leben, dann gibt Gottes Geist uns den Eindruck, dass es Aufgaben zu erledigen gibt. Und er zeigt uns bestimmte Orte, an denen wir sein sollen. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben. Also nichts mit religiösem Tod im Topf, sondern es ist abenteuerlich. Halleluja. Und voller Erwartung. Abenteuerlich. Weißt du, als ich vor... Ich weiß gar nicht, ich muss nachrechnen, wie viele Jahre es her sind, aber auf jeden Fall um die 35 Jahre, über 35 Jahre, als ich damals mich entschieden habe, jetzt muss ich Gott immer tiefer kennenlernen und werde ihn immer tiefer kennenlernen. Weißt du, da hat das Abenteuer begonnen. Gott hat mich auf eine Abenteuerreise geschickt und ich bin immer noch auf dieser Abenteuerreise und ich entdecke ständig neue Abenteuer. Abenteuer von Wundern, Abenteuer von Durchbrüchen, Abenteuer von Zeichen seiner Liebe, Abenteuer einfach zu erleben, weißt du, auch in harten Situationen, vielleicht mal in schwierigen Umständen, wirklich zu erleben, wie Gottes Herrlichkeit sich durchsetzt, wie ich wirklich immer wieder neu sagen kann, jawohl, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich weiß es, weil ich es erlebt habe. Halleluja! Weißt du, wir haben buchstäblich erlebt, dass Tote auferstehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben schon diese Fotos gesehen? Pass mal auf, ich hab sie irgendwo hier. Halleluja, wie viele haben schon diese Fotos gesehen? Das sind nur zwei. Wo habe ich sie denn? Irgendwo. Hier hinten? Ja. Halleluja. Schau, zwei Fotos von zwei Personen, die Gott von den Toten auferweckt hat. Halleluja! Es sind nur zwei, wir haben noch mehrere erlebt, aber das ist zwei. Das ist eine Frau, die letztes Jahr in einem reformierten Gottesdienst von den Toten auferweckt wurde. Sagst du ja, von geistlich Toten. Nein, sie ist tatsächlich buchstäblich in diesem Gottesdienst tot umgefallen. Mitten in der Predigt, gerade in dem Moment, als der reformierte Pastor sagte, die Gemeinde Jesu, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Bumm, tot umgefallen. Und dieser kostbare Mann hier, der einer unserer Leiter ist hier bei Glory Life, war in diesem Gottesdienst, er ist selber Arzt und er wurde hingerufen, sie war schon 3 Minuten tot, sie lag da, hat sie getestet, kein Puls, nichts, komplett, wie sagt man, grau oder wie auch immer, auf jeden Fall, offensichtlich tot. Ja. Aber Gottes Geist kam auf ihn, weißt du, der Geist der Auferstehung, der Geist der Herrlichkeit, unser neues Leben, der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wenn der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den in euch wohnenden Geist. Halleluja. Und dann hat dieser Mann mitten in dieser Kirche, in diesem Gottesdienst, keiner hat ein Wort mehr gesagt, der Pastor hat einfach aufgehört zu predigen, keiner hat den Notarzt gerufen, warum auch immer, waren alle nur in Schockstarre. Und dann hat er in den Raum reingerufen und hat einfach gesagt, und im Namen Jesus befehle ich jetzt den Geist des Lebens zurückzukommen in diese Frau und dem Geist des Todes zu weichen. Und kurz darauf merkt er plötzlich, wie wieder leichten Puls kommt. Aber sie hat noch nicht geatmet. Und dann fing sie an zu strahlen. Sie hat noch nicht geatmet. Und ungefähr 3 Minuten später war sie wieder zurück im Leben, hat sich wieder aufgesetzt. Der Pastor hat weiter gepredigt und hat den Leuten in der Kirche gesagt, wisst ihr was, diese Leute sind wirkliche Christen. Das ist interessant. Und das ist jetzt ein Foto von dieser Frau an diesem Ort, wo sie von den Toten auferweckt worden ist, in dieser Kirche, ein Dreivierteljahr später. Und da lebt sie. Halleluja. Preist den Herrn. Ist Gott nicht gut? Amen. Halleluja. Und dieses Bild... Das ist ein weiteres Bild von jemand, die Gott von den Toten auferweckt hat, nämlich ein kleines Kind, das im Mutterleib war. Ja, die Moni, ihre Freundin, hatte dieses Kind im Mutterleib und es war gestorben im Mutterleib. Die Ärzte hatten über längere Zeit keine Herztöne mehr festgestellt und sie haben zu der Frau gesagt, wir müssen das Kind rausmachen, sonst wird es gefährlich für sie. Sie hatte den Termin, wo das Kind rausgemacht werden sollte, weil es tot war. Ja, und dann haben wir gebetet, Moni und ihr Mann haben gebetet, wir haben gebetet und haben reingesprochen, das Leben Gottes. Und sie ist zum Arzt gegangen und haben es wieder getestet. Und plötzlich waren wieder Herzschläge da, aber sie haben gesagt, na, vielleicht falsch und so weiter. Haben es nochmal getestet, nur 2 Tage später nochmal getestet. Total normaler Herzschlag. Das ist dieses Kind jetzt mit 4 Jahren komplett gesund. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja, weißt du, das sind schon Abenteuer. Also ich liebe das. Ich sag dir, ich liebe die Abenteuer Gottes. Amen. Unser Leben ist abenteuerlich, heißt es hier, und voller Erwartung. Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnen. Was kommt jetzt, Papa? Was kommt als nächstes, Papa? Vielleicht einige von euch, die haben die ganze Woche hier evangelisiert und haben viele Dinge erlebt. Heute auf der Straße haben wir auch viele Dinge erlebt, aber unsere Evangelisten, die ganze Woche da waren mit Sabrina, haben viele Sachen erlebt auf der Straße. Und das ist Hammer, weißt du? Und wir feiern das, wir sind begeistert. Und jetzt, irgendwann ist das Wochenende zu Ende. Morgen haben wir noch einen gewaltigen Abschluss mit dem Jean-Luc. Und dann ist das Wochenende zu Ende. Und weißt du, und dann solltest du nicht nach Hause gehen mit der Haltung, ach ja, das war jetzt aber schön. Hoffentlich gibt es das nächstes Jahr wieder. Sondern du solltest nach Hause gehen mit der Einstellung, Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnen. Was kommt als nächstes, Papa? Was, wo geht's weiter? Was ist das nächste? Was ist das nächste Abenteuer, das du, Herr, für uns vorgesehen hast? Halleluja. Ihr Lieben, wie viele von euch sind bereit für ein Abenteuer mit Gott? Streckt ihr einfach mal aus. Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ein so wunderbares, herrliches, übernatürliches, ewiges Leben für jeden Einzelnen von uns hast, Herr. Und dass uns täglich neu bewusst wird, welche Möglichkeiten darin liegen, Herr. Dass uns täglich neu bewusst wird, was du uns wirklich gegeben hast. Und gerade dann, wenn wir denken, es geht vielleicht nicht weiter, gerade dann lauert das nächste Abenteuer von dir um die Ecke. Halleluja. Das nächste Wunder, der nächste Durchbruch, die nächste offene Tür. Oh, der nächste eiserne Riegel, der zerschlagen wird, Herr. Halleluja. Die nächste eiserne Tür, die geöffnet wird. Danke, Jesus. Gerade da sind die Durchbrüche direkt vor uns, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich diese Entschiedenheit ins Herz legst, dieses Leben wirklich zu leben. Nicht unter dem Level zu leben, das dieses Leben beinhaltet. Nicht unter Herrlichkeitslevel. Weißt du, unter Herrlichkeit machen wir es nicht. So einfach. Das ist unser Level als Christen. Also die Herrlichkeit Gottes, weißt du, manche haben am Anfang, wir haben ja vor Jahren haben wir diese Offenbarung bekommen über die Herrlichkeit Gottes. Ich schreibe darüber in meinem ersten Buch, Reise in die Herrlichkeit, wie das begonnen hat. 2010, ich habe es hier irgendwo, 2010, ganz unten, ja, Halleluja, inzwischen sind noch ein paar mehr Bücher dazugekommen. Okay, 2010 hatten wir diesen Durchbruch in die Herrlichkeit Gottes, ja, und was wollte ich jetzt sagen? Ah, ja, genau. Und damals haben manche Leute gesagt, ah ja, der Georg Karl, das ist der mit diesem Spezialthema Herrlichkeit. So ein Spezialthema. Ich sage, das ist kein Spezialthema, sondern das ist die Konsequenz des Glaubens an das Evangelium. Des vollen Evangeliums. Vom Kreuz bis zum Thron Gottes. Vom Kreuz, mit Christus gekreuzigt, mit ihm auferweckt und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Also unter Herrlichkeit machen wir es nicht als Christen. Wenn wir nicht dieses Herrlichkeitsleben leben als Christen, ich sag dir, dann bekommt Jesus Christus nicht den vollen Lohn für seine Leiden. Weil dafür hat er gelitten. Weißt du, er hat den extremsten Preis bezahlt, den höchsten Preis bezahlt, damit wir das extremste Leben leben. Amen. Das Herrlichkeitsleben. Er ist extrem in die Tiefe gegangen, damit wir extrem auf die Höhe gehen. Ich sage immer so, ich definiere immer das volle Evangelium. Das findest du, glaube ich, auch in meinem ersten oder in meinem zweiten Buch. Das zweite Buch heißt ja Söhne der Herrlichkeit. Ich definiere das Evangelium gerne so. Ich sage einfach, das Evangelium heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, bis zum Tod am Kreuz, damit wir, die wir Menschensöhne außerhalb der Herrlichkeit des Vaters waren, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Kannst du sehen? Das ist der Tausch. Er kam herab, damit wir aufsteigen. Amen. Damit wir aufsteigen. Er hat sich bis zum Äußersten erniedrigt, damit wir bis zum Äußersten aufsteigen. Und höher als die Herrlichkeit geht es nicht mehr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für dieses himmlische Herrlichkeitsleben, Herr. Und Vater, ich bete heute Abend hier für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, Herr, der noch nicht diese Gewissheit hat, in diesem Herrlichkeitsleben zu sein. Der noch nicht diese Gewissheit hat, jawohl, Jesus Christus hat mich mit sich selber gekreuzigt. Er hat mich mit sich selber auferweckt. Und er hat mich mit sich selber versetzt an himmlische Orte. Der Vater im Himmel hat es getan. Mit Christus gekreuzigt, mit Christus auferstanden und mit Christus versetzt an himmlische Orte. Wenn du noch nicht diese Gewissheit hast in deinem Leben, wenn es noch nicht eine Realität ist in deinem Leben, wenn es noch nicht für dich das tägliche Leben ist, weißt du, das ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Ich habe eine Beziehung zu Jesus, meinem Erlöser. Und diese Beziehung ist die Beziehung zu dem verherrlichten Christus. Halleluja. Weißt du, Christus, so wie Johannes ihn gesehen hat, der Verherrlichte, ja, in das Gesicht strahlen wie die Sonne, ja, die Füße glänzen wie glühendes Erz. Weißt du, das ist mein Jesus. Und er lebt in mir. Er ist größer als der in der Welt lebt. Er ist größer als jeder Widerstand, größer als jede Finsternis, größer als jede Angst, größer als alles. Wenn du noch nicht diese Sicherheit hast, dass er in dir lebt, dann möchte ich jetzt für dich beten und mit dir beten. Und du sollst diese Sicherheit bekommen heute Abend, weil das ist das Wichtigste für dein Leben überhaupt. Neben allen anderen Wundern, wir werden auch noch weiter hier für Wunder beten. Wir haben eh schon viele Sachen erlebt heute Abend, aber wir werden noch weiter beten für Wunder. Aber neben all den anderen Wundern ist das das Allerwichtigste. Deswegen lasst uns einfach mal gerade alle unsere Augen schließen. Und jetzt mal niemand umherlaufen. Konzentriert euch einfach alle auf ihn und frag dich einfach mal selber. Lebe ich dieses Leben in der Herrlichkeit Gottes? Lebe ich dieses Leben mit ihm? Bin ich da zu Hause? Und wenn du noch nicht diese Sicherheit hast, nicht diese Gewissheit, noch nicht mit, nicht sicher weißt, dass du mit Christus gekreuzigt, mit ihm auferstanden und mit ihm versetzt bist an himmlische Orte, dann da, wo du bist, gib mir einfach ein Zeichen, dass ich weiß, ich kann für dich beten jetzt gleich. Ich möchte für dich beten und mit dir beten. Ich möchte auch die Hände auflegen. Deswegen einfach streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ja, Gott sieht deine Hand. Ja, und ich sehe sie auch. Streck deine Hand ganz weit aus. Halleluja. Da, danke für die Hand. Danke, danke, danke. Überall da hinten auch. Danke, danke. Überall da. Danke für all diese Hände, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du heute Abend mit uns wirklich ganze Sache machst, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du heute Abend wirklich uns verwandelst, Herr. Dass heute Abend dieses Verwandlungswunder in unserer Mitte passiert, wirklich von innen nach außen, nicht nur ein bisschen, nicht nur eine so Teilbekehrung, nicht nur so ein bisschen was von unserem Leben, dass es ein bisschen besser wird. Weißt du, Jesus kam nicht, damit wir ein besseres Leben haben, sondern Jesus kam, um unser altes Leben zu entsorgen und uns ein völlig neues zu geben. Das ist etwas völlig anderes. Halleluja. Preis den Herrn. Wer möchte, dass sein altes Leben entsorgt wird und dass das Neue die Oberhand gewinnt? Okay, pass auf, ihr habt eure Hand gehoben. Ich möchte gern mit euch und für euch beten. Deswegen einfach, kommt ganz schnell nach vorne hier, einfach aus den Reihen raus. Komm einfach hier zu mir nach vorne. Wir wollen zusammen beten. Halleluja. Und wir geben einfach mal all denen, die nach vorne kommen, und Jesus einfach mal einen kräftigen Applaus. Kommt einfach nach vorne, wenn ihr eure Hand gehoben habt. Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hallo. Grüß dich. Ja. Ja, Amen. Okay, alles gut. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Halleluja. Okay, na, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Gott weiß schon, wen er ruft. Gott weiß genau, was er tun will heute Abend. Halleluja. Pass auf, schließt einfach mal eure Augen. Und die anderen hier im Raum, schließt einfach eure Augen mit. Und wir wollen jetzt einfach ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet wollen wir uns wirklich eins machen mit dem vollen Evangelium. Und wollen glauben, weil es heißt im Wort Gottes, wenn wir mit unserem Herzen es glauben und mit unserem Mund es bekennen, dann werden wir errettet. Und dieses Wort Errettung bedeutet auch nicht nur, dass wir vom ewigen Tod errettet werden, sondern es bedeutet einfach dieses völlig neue Leben, das wir empfangen. Also lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jeder, der im Raum das mitsprechen möchte, sprich es einfach mit. Wenn du über Livestream zuschaust, sprich es einfach mit. Ja, weil das ist auch für dich. Du kannst uns dann hinterher eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe dieses Gebet mitgesprochen. Und dann glauben wir einfach wirklich, dass auch bei dir heute Abend dieses gewaltige Wunder passiert. Lass uns einfach zusammen beten und lass uns sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich so erniedrigt hast. Bis an den tiefsten Punkt, dass du gelitten hast, weil du meine Trennung von Gott auf dich genommen hast. Ich habe außerhalb der Herrlichkeit des Vaters gelebt. Und ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich dir nicht 100% vertraut habe. Wo ich deinem Wort nicht vertraut habe. Wo ich mit anderen Worten gesündigt habe. Es tut mir leid. Aber heute Abend, Jesus, stelle ich mich auf deine Gnade und Barmherzigkeit und dein vollbrachtes Erlösungswerk. Du hast die Herrlichkeit verlassen, damit ich die Herrlichkeit erben kann. Nicht erst nach meinem physischen Tod, sondern durch Glauben, schon jetzt und hier. Ich empfange dein neues Leben, Jesus. Dein Herrlichkeitsleben. Ich empfange diese neue Identität als ein Sohn oder eine Tochter der Herrlichkeit. Ich gehöre dir. Ich gehöre zu dir. Und ich gehöre in deine Herrlichkeit. Dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Die du vom Vater bekommen hast, sorry. Hast du mir gegeben. Danke dafür. Ich empfange jetzt dieses Leben. Im vollen Umfang. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt pass auf, ihr, die am Platz seid, streckt einfach eure Hände hier nach vorne aus. Und ich werde einfach jetzt jedem die Hand auflegen, ganz kurz. Und wir werden einfach alle für sie beten. Und vielleicht, Irina, kommst du noch mit dazu, Rüsse? Okay, kannst du noch mit dazu kommen, mit die Hände auflegen gerade? Halleluja, weil es auch einige sind. Und legen euch einfach die Hände auf und wir setzen wirklich dieses neue Leben frei. Ich danke dir, Vater, Herr. Ich danke dir, Herr, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas völlig Neues ist geworden. Ich danke dir, Herr, für diese kostbare Tochter der Herrlichkeit, Herr, die von heute an weiß, wer sie ist, weiß, wo sie ist, weiß, was sie kann und weiß, wer mit ihr ist und wer in ihr ist, Herr. Halleluja. Nämlich du selber, Jesus. Danke, Herr. Danke, dass du sie verwandelst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für dieses Herrlichkeitsleben, Herr. Dieses neue Leben, Herr. Diese neue Dimension von Leben. Halleluja. Wow. Ja, er ruft dich wirklich aus seiner Herrlichkeit zu leben. Verbunden mit seiner Herrlichkeit, eins mit ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dieses neue Leben, das von innen nach außen immer mehr übernimmt, Herr. Das sie verwandelt, Herr, von innen nach außen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass das Alte vergangen ist, Herr. Danke, dass die Schuld vergeben ist, Herr. Danke, dass dein Blut, Jesus, sie gereinigt hat, Herr. Und danke, Herr, dass jetzt ihr Leben ein vollkommen neues ist, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, eine Tochter Gottes. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für diesen Sohn der Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass ihm mehr und mehr bewusst wird, Herr, wer er ist, was er kann, was er hat, wozu er fähig ist, Herr. Danke, Herr, versetzt an himmlische Orte, Herr. Danke, Jesus, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Halleluja. Oh, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ist auf dir. Der Geist der Herrlichkeit ist in dir. Der Geist der Herrlichkeit ist um dich herum. Oh, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dieses neue Leben, Herr. Danke, Herr. Diese geliebte Tochter. Oh, Gott sagt zu dir, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Denke nicht anders von dir, wie ich von dir denke, sagt Gott. Du hast mir gefallen. Du bist meine Geliebte. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für deine Erlösung, Herr. Danke, Herr, für dein mächtiges Werk. Oh, danke, Herr. Oh, ich spüre auch wie im Raum, wie Engel einzelnen dienen gerade jetzt, wirklich mit der Gegenwart Gottes. Manche spüren vielleicht wirklich, wie eine Hand von hinten an die Schulter fasst. Ja? Das sind manchmal die Engel im Raum, die einfach Menschen berühren. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass er von Neuem geboren ist, Herr. Aus dem Geist der Herrlichkeit neu geworden, Herr. In Jesu Namen. Vollkommen neu. Nie mehr der gleiche, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater, für diese vollkommene Verwandlung, Herr. Von innen nach außen. Weißt du, dieses neue Leben beginnt in deinem Innersten, in deinem Geist. Du bist Geist. Du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Aber aus deinem Geist heraus, welcher dein Innerstes ist, wird deine Seele verwandelt und wird dein Körper verwandelt. In Jesu Namen. Das ist auch der Schlüssel für bleibende Heilung und Gesundheit. Das Leben von innen nach außen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, das Leben von innen nach außen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für göttliche Gesundheit, Herr. Oh, von innen nach außen, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für dein Werk, Herr. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Oh, ihr alle im Raum, streckt mal eure Hände aus. Verbindet euch einfach auch nochmal mit diesem Raum der Herrlichkeit Gottes. Danke, Herr, dass in diesem Raum, dass da Durchbrüche sind, Herr. Aber ich sehe wirklich Einzelne hier auch im Raum, sie brauchen vielleicht nicht ein körperliches Wunder. Du brauchst nicht ein körperliches Wunder, sondern du brauchst wirklich einen Durchbruch vielleicht in deinem Berufsleben. Du brauchst einen Durchbruch in deinem Arbeitsleben. Du brauchst vielleicht einen Durchbruch in deinen Finanzen oder in deiner Ehe oder in irgendeiner anderen Beziehung. Oder du brauchst einen Durchbruch einfach auch, was deine eigene Seele angeht, heute Abend. Also sagt Gott zu dir, Jesaja 45, Vers 2 bis 3, das ist der Vers, den er zu dir spricht. Da heißt es, Halleluja, Jesaja 45, 2 bis 3, ich werde vor dir herziehen. Ich werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Halleluja. Wenn da eine Tür ist in deinem Leben, wo du denkst, wow, die geht nicht auf, die geht nicht auf. Gerade jetzt kannst du sie aufkicken im Glauben. Halleluja. Kick sie mal auf. Da ist Durchbruch. Da sind Durchbruchswunder. Halleluja. Da sind Durchbruchswunder. Da sind Durchbruchswunder. Halleluja. Halleluja. Er öffnet Türen und niemand kann sie mehr schließen. Oh, wir sind im Raum. Weißt du, das Wunderrat, das heißt Jesaja 9, Vers 5, sein Name ist der Wunderrat. Du kannst auch übersetzen, sein Name ist Planer des Wunders. Weißt du, da sind Wunder geplant für Einzelne hier. Da sind einige hier, du hast eine Vision, in den geistlichen Dienst zu gehen. Vielleicht in den vollzeitlichen Dienst sogar. Weißt du, nur der Planer des Wunders kann das zustande bringen. Aber er lebt in dir. Er ist dein Herr, vertrau ihm. Seine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Seine Wege sind nicht deine Wege. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken als deine Gedanken und seine Wege als deine Wege. Entscheide dich, seinen Wegen zu vertrauen. Entscheide dich, seinen Gedanken zu vertrauen und er wird die Türen öffnen. Verbinde dich einfach mit diesem Raum der Herrlichkeit. Alles, was du sicherstellen musst. Ich spreche jetzt auch zu denen, weißt du, es sind ja einige auch hier, die haben wirklich eine starke Berufung auch für zum evangelistischen Dienst zum Beispiel. Manche haben, andere sind hier, die haben eine Berufung vielleicht zum pastoralen Dienst oder zum prophetischen Dienst oder zum apostolischen Dienst. Weißt du, das Entscheidende ist, damit diese Berufung wirklich aktiviert werden kann, ist, dass du dich verbindest mit der Herrlichkeit Gottes, mit dem Raum der Herrlichkeit. Aus der Herrlichkeit wirst du hier auf der Erde aktiviert. Aus dieser Verbindung zum Himmel. Himmel wirst du hier auf der Erde aktiviert. Jesus hat uns gelehrt zu beten, hat gesagt, wir sollen so beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Weißt du, der Wille Gottes für dein Leben ist aufbewahrt im Himmel. Er ist im Himmel bereits vor Grundlegung der Welt vorgesehen, bestimmt, festgelegt. Und alles, was für dich wichtig ist, ist, dass du dich verbindest mit dem Himmel. Weil von dort wird deine Berufung und deine Bestimmung hier auf der Erde aktiviert. Du musst nur sicherstellen, dass die Herrlichkeit Gottes auf dir ist, in dir ist, um dich herum ist. Und Gottes Gunst wird Wunder für dich wirken. Gottes Gunst wird Wunder für dich wirken. Vielleicht sind Einzelne hier und du brauchst ein Wunder der Versorgung in Finanzen. Ich lese einfach weiter, Jesaja 45, Vers 3. Da heißt es, ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte. Halleluja! Also Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das sind Wunder der Versorgung für dich. Verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Halleluja. Halleluja. Wer ist hier? Ich glaube, dass jemand hier ist, heute vielleicht ein oder zwei sogar, hier ist und du lebst wirklich absolut im Glauben. Das heißt, du lebst wirklich mit dem Herrn im Glauben. Du vertraust ihm für deine Versorgung. Du weißt heute nicht, ob du am Ende des Monats versorgt bist, was in zwei Monaten ist mit deinen Finanzen. Also du hast nicht irgendwie so einen festen Arbeitsvertrag oder irgendwas, sondern du weißt wirklich nicht, wie wird der Herr dich versorgen. Gott möchte heute etwas aktivieren in deinem Leben aus der Herrlichkeit Gottes. Eine Gunst aktivieren von Überfluss, von versteckten Vorräten. Wen betrifft es? Wer kann mit diesem Wort was anfangen? Dann streck einfach deine Hand aus, okay? Da, okay, einige, da auch. Okay, kommt einfach ganz schnell nach vorne, weil Gott möchte etwas in euch aktivieren. Ich werde euch nur ganz kurz die Hand auflegen. Halleluja, danke Vater für die verborgenen Schätze, die versteckten Vorräte, Herr. Danke Heiliger Geist, da sind sie, Herr. Da sind sie bereit. Oh, es ist bereit. Vor Grundlegung der Welt, Halleluja, hat er dich bestimmt. Er hat dich bestimmt, seinen Willen zu tun. Er hat dich bestimmt, in seinem Reich zu leben. Er hat dich bestimmt für diesen Lebensstil des Glaubens. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Und wenn du berufst, den rüstest du auch aus, Herr. Was du in Auftrag gibst, das finanzierst du auch. Halleluja. Weißt du, ist der Hammer, was er in Auftrag gibt, finanziert er. Du weißt nicht, wie es geht. Aber er hat den Plan. Also ich weiß nicht, wie Gott dieses Gebäude finanziert hat. Wirklich nicht. 7 Millionen Euro abbezahlt. Verstehst du? Mit 400.000 Euro auf dem Konto. Das ist ein Wunder innerhalb von wenigen Jahren. Verstehst du? Das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, wie Gott es gemacht hat. Aber ich weiß eins. Er gibt dir versteckte Vorräte und verborgene Schätze. Was er in Auftrag gibt, das finanziert er auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine himmlische Versorgung, Herr. Oh, danke, Vater. Halleluja. Puh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sag dir, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und ich gebe dir Klarheit. Ich gebe dir alle Klarheit, die du brauchst. Aus meinem Geist. Und er stellt deine Füße auf einen festen Grund, auf einen stabilen Grund, auf einen klaren Grund. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke für dein Wirken. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Oh, wir sind im Raum der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Puh. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wie viele von euch wollen als Träger dieser Herrlichkeit von hier weggehen? Wie viele von euch sagen, ja, ich gebe mich mit nichts weniger mehr zufrieden. Drunter mache ich es nicht mehr. Also du musst diese Entscheidung treffen. Ich musste diese Entscheidung treffen in meinem Leben. Wirklich zu sagen, okay, kein Kompromiss mehr. Ich mache die Herrlichkeit Gottes zur Priorität Nummer 1 in meinem Leben. Verbunden zu sein mit ihm im Raum des Geistes, in der Herrlichkeit Gottes. Im Himmel eins zu sein mit ihm. Von oben her, hier auf der Erde wirksam zu werden. Das ist meine Priorität Nummer 1. Das ist Das war eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Und ich danke dir, Vater, für jeden Einzelnen hier, der diese Entscheidung einfach auch in seinem Herzen hat, der sagt, ja, ich will diese Herrlichkeit. Weißt du, du musst wie so ein bisschen ein Junkie werden, ja? So ein gesunder Junkie, Herrlichkeits-Junkie ein Stück weit. Halleluja. Oh, also sagst, ja, das brauche ich. Nicht einfach wegen, weißt du, es geht nicht um ein gutes Gefühl in erster Linie. Es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht darum, dass aus diesem Raum wirklich die Dinge effektiv hervorkommen. Nur von da kommen effektiv die starken Wunder hervor. Nur von da werden die Toten auferweckt. Nur von da kommen diese großen Versorgungs- und Durchbruchswunder hervor. Nur von da werden die unheilbaren Krankheiten geheilt. Nur von da steigen die Leute aus dem Rollstuhl auf. Es kommt aus diesem Raum der Herrlichkeit. Es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht darum, dass diese Substanz in dir aktiviert ist. Halleluja. Also streck die Nummer aus. Ich bete für jeden Einzelnen, auch über Livestream. Halleluja, danke Vater, dass diese Substanz in jedem Einzelnen von uns zu unserem täglichen Brot wird, Herr. Unser tägliches Manna, tägliches Herrlichkeitsmanna, das wir essen. Tägliches Herrlichkeitsmanna, von dem wir empfangen. Tägliche Zuteilung aus der Herrlichkeit Gottes. Täglich die Substanz des Himmels, sodass das, was wir tun hier auf der Erde, das ist, was immer wir anpacken, was immer wir anfassen, Herr, da kommt die Herrlichkeit Gottes rein. Und wo die Herrlichkeit Gottes reinkommt, da funktioniert's, da läuft's, da werden die Kranken gesund, da werden die Toten auferweckt, da werden die Dämonisierten befreit, da geschehen die stärksten Wunder der Versöhnung, der Wiederherstellung, der neuen Geburt. Halleluja. Oh, da kommt der Himmel auf die Erde. Sag mal, danke Vater für den Himmel auf Erden. Der durch mich hervorkommt. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Oh, komm, lass uns mal Jesus nochmal die Ehre geben. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr alle, die ihr hier nach vorne gekommen seid, auch zum ersten Mal eine solche Entscheidung getroffen habt, euch wollen wir noch ganz schnell was persönlich auch schenken. Die Astrid hat die Sachen bereit, genau, verteilt es einfach noch. Und dann könnt ihr einfach noch mal kurz am Platz gehen. Wir wollen zum Schluss einfach, wollen wir einfach auch noch mal alle gemeinsam, wollen wir noch mal säen hinein. Sie kann liegen bleiben, das ist okay. Alle, die Möglichkeit haben, einfach hinein zu säen, auch in diesen Boden der Herrlichkeit. Ich sage immer so, die Herrlichkeit Gottes ist ein Treibhausklima für dein Saatkorn. Das ist tatsächlich so. Also die Herrlichkeit Gottes ist eine Atmosphäre, eine Substanz, in der alles, was du da hineingibst, gewaltig explodiert. Also Jesus hat 5 Brote und 2 Fische dem Vater hingehalten. Er hat sie in die Herrlichkeit gegeben. Also es waren nur 5 Brote und 2 Fische. Aber in dem Moment, wo Jesus sie nahm und gesegnet hat, hat er sie auf die Ebene der Herrlichkeit Gottes gehoben. Und plötzlich wurden aus 5 Broten und 2 Fischen genügend Nahrung, um 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt zu machen. Also das ist Explosion. Das ist das, was mit Saatkörnern in der Herrlichkeit Gottes passiert. Halleluja. Deswegen, weißt du, du hast immer die Gelegenheit, du bist völlig frei. Wenn du sagst, ich glaube daran überhaupt nicht, ich glaube gar nicht, dass Gott hier ist oder irgendwas, dann gib nichts, sei völlig frei. Aber wenn du glaubst, dass die Herrlichkeit Gottes hier ist, dann würde ich dir empfehlen, wirklich ein Glaubenssaatkorn zu säen und zu sagen, jawohl, ich säe in diesen Boden und ich verbinde dieses Säen meines Saatkorns wirklich mit dem Glauben, dass ich aus diesem Boden ernten werde. Verstehst du? Nicht unbedingt nur Finanzen. Ja? Wir haben Zeugnisse. Weißt du, einmal, da hat eine Frau 100 Euro in die Sammlung hineingegeben, ich glaube, es war an einem Mittwoch. Und 3 Tage oder 4 Tage später hat ihr jemand 10.000 Euro geschenkt, damit sie sich ein neues Auto kaufen konnte. Das nenne ich 100-fache Ernte. Das ist buchstäblich 100-fache Ernte. Wir haben viele solcher Zeugnisse. Erst neulich waren auch wieder einige Zeugnisse, wo Leute einmal eine Saat gesät haben hier und dann nach Hause gekommen sind und plötzlich hat sich das Geld vermehrt, das sie in dem Umschlag hatten und so weiter. Also heiße Sachen. Manche gehen nach Hause und finden das Doppelte von dem, was sie hier reingelegt haben, wieder in ihrem Geldbeutel. Lause Sachen. Egal. Aber weißt du, nicht nur finanziell, sondern in jedem Bereich. Die Herrlichkeit Gottes ist ein Boden von Treibhausklima. Also du kannst ja nicht bei Gott was kaufen. Der Bauer kauft sich auch nichts von Gott, wenn er Saatkörner sät. Sondern der Bauer macht sich einfach die Gesetze der Natur zunutze. Und genauso kannst du dir die Gesetze des Geistes zunutze machen, wenn Gott sagt, wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. So einfach ist es. Du machst dir einfach die Gesetze zunutze. Du kaufst nicht irgendwas. Du sagst nicht, also der Bauer sagt auch nicht, okay, ich säe da einen Saatkorn rein und Gott, damit kaufe ich mir jetzt diese und jene Ernte. Nein. sondern er tut das, was einfach getan werden muss, weil es so funktioniert. Amen. Und heute Abend, glaube ich, haben wir wirklich einen gewaltigen Boden der Herrlichkeit hier. Und deswegen, ich würde es dir empfehlen zu säen, aber wie gesagt, sei da völlig frei. Ja, wir geben jetzt einfach die Eimer durch und du kannst es tun. Und so wie der Heilige Geist dich führt, du kannst entweder in Bar säen, wenn du hier live vor Ort bist, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Wenn du das, was dir der Heilige Geist zeigt, nicht dabei hast, dann kannst du die Verpflichtungserklärung ausfüllen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist in den nächsten Tagen einfach auf dieses Konto, das da draufsteht auf der Verpflichtungserklärung. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wenn du uns deine Adresse angibst, bekommst du auch eine Spendenbescheinigung. Ende des Jahres, kannst du von der Steuer sogar absetzen, ist der Staat auch gesegnet, weil dann kann er dir nämlich was zurückgeben von deiner Steuer, Halleluja, weil du ins Reich Gottes gesät hast, also ein doppelter Segen, also wie auch immer du es tun möchtest, tu einfach, was er dir zeigt, wenn du über Livestream zuschaust, da werden die Infos eingeblendet, du kannst geben per Überweisung über die IBAN, die eingeblendet wird, oder du kannst geben per PayPal, oder du kannst geben per Kreditkarte, tu einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt, fühl dich völlig frei dabei, wir geben jetzt einfach die Eimer durch und du tust es, was er dir gezeigt hat.